Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und mit dem Martin. Ja, hallo. Die Folgennummer ist die 393. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man Zahlen richtig ausspricht. So weit ist es gekommen. Und wir sind zu dritt. Das trifft sich gut, weil das ist ja quasi 393, das ist alles durch drei teilbar, und dann sind wir zu dritt und ja. Genau, also ich weiß nicht, ob es da überhaupt einen echten Begriff dafür gibt, aber 393 ist eine dieser schönen Zahlen, wo die äußeren Ziffern multipliziert die innere Ziffer ergeben. Oh, ja, das gibt's, sind gar nicht so viele. Nö, also 282 zum Beispiel noch oder die 111 gibt es auch, wenn man dann… 2 mal 2 ist doch 4. 200, ja, du hast so recht. 242, ich habe jetzt, ja, die arme Zahl wird sich jetzt sehr, sehr traurig. Ja. Wird sehr Marcel, traurig. Du gibst auch Mathe-Nachhilfe, gell? Genau, das wollte ich diesmal ansprechen, ja. Wie immer in der schönen Rubrik Marcel erklärt Wege, eine Wurzel zu ziehen, ist heute der Thaleskreis angesagt. Als ich das in der Nachhilfe gehört habe, da hat so dumpf irgendwie was geklingelt. Ja, schon mal gehört. Aber was das ist, wusste ich dann auch nicht mehr. Marcel, du gibst Nachhilfe oder du nimmst Nachhilfe? Naja, ich gebe eine, es ist ein Geben und Nehmen. Verstehe. Ich frische auf und gebe. Und es ist natürlich noch viel besser, wenn ich selber die Sachen verstehen muss. Das ist nämlich die Krux heutzutage an den Schulen, dass die, ja, also die Mathelehrer müssen nicht wissen, wie man Dinge versteht. Ja. Ja. Jedenfalls kennt ihr einen schönen Weg, wie man eine Wurzel zieht innerhalb von wenigen Sekunden mit einem Bleistift und einem Zirkel. Ja, und zwar geht es folgendermaßen mit dem Kathetensatz. Ich spanne einen Thaleskreis über einer Strecke auf. Den nehmen wir mal anhand der Folgennummer die Strecke 3. Die ist 3 lang. Du zeichnest gerade live mit, oder? Nee, sorry. Okay. Ich zeichne im Kopf live mit. Also. Im Grunde, es geht darum, dass ich eine Wurzel ziehe. Das heißt, ich habe eine Strecke, die muss eigentlich das Ergebnis der Wurzel, die muss eigentlich so lang sein wie der Wert, aus dem ich die Wurzel ziehe. Also 9 in dem Fall. Und ich will ja die Wurzel ziehen, dann müsste 3 rauskommen. Also mache ich eine Strecke, die ist 9 lang, dann teile ich davon, dann ziehe ich da einen Thaleskreis drüber, teile von den 9 eine Einheit ab und fälle ein Lot auf die Strecke. Das heißt, ich mache sozusagen eine Höhe von einem Dreieck und schaue, wo diese Linie den Thaleskreis schneidet. Ja. Denn das Besondere am Thaleskreis ist, dass alle dass der ein Dreieck aufspannt mit einem rechten Winkel. Genau. Und dann muss ich bloß noch die eine Seite abmessen und kriege dann die Wurzel raus. Ja. Von 9. Und das ist ganz toll, weil ich habe mich immer gefragt, wie die alten Griechen denn eine Wurzel berechnet haben. Die haben sie gar nicht berechnet, die haben sie einfach nachgemessen. So. Ja, das stimmt nicht. Die konnten die auch. Die hatten auch schon ja Heron, das hatten wir ja schon mal in Aber es geht ja einfach schnell. Ja. Heron. Ja. Neron-Verfahren. Das klingt jetzt sehr nach Hadron. Collider. Hadron, nein. Wie hieß denn das in Control, dieser? Ich weiß nicht, wie das in Control heißt, aber du meinst wahrscheinlich Hadron. Hadron, schon. In Control hieß es Hadron. Ah, siehst du. Also, es gibt viele Möglichkeiten, eine Wurzel zu ziehen, ohne Zahlen in einen Taschenrechner einzutippen. Und das finde ich immer wieder schön. Ja, wieder was gelernt bei den Fanboys. Kommen wir an dieser Stelle zu den News. Und wir fangen an mit einem Thema, das uns wahrscheinlich jetzt die nächsten... Hadron hieß es. Hadron? Siehst du, ja. Ja, aber das ist der Large Hadron Collider. Ja, ja. Also okay. Ja, das ist ja das andere Zeug. Ja, das ist das richtige Zeug. Kann nicht was Echtes sein. Ja. Ja, aber egal, lassen wir das. Ich war gerade bei der Überleitung, dass ich zum Thema komme, das in eine Kategorie fällt, die uns die nächsten Wochen noch öfter mal in unserem Alltag definitiv über den Weg laufen wird, nämlich die großen Retrospektiven. Einerseits ja, weil das Jahr zu Ende geht und andererseits, weil streng genommen nicht, aber die Dekade zu Ende geht. Sprich, wir werden jetzt viel die besten X aus Y Listen hören. Und so auch, wie immer, jedes Jahr bei Spotify. Spotify hat heute Spotify Rewind irgendwie für alle freigeschalten. Da kann man gucken, was man so im Jahr gehört hat und was die persönlichen Highlights waren und wie das alles eingeordnet wird und wie ein Spotify dementsprechend beurteilt und alles Mögliche. Ich persönlich habe ja kein Spotify, deswegen kann ich da gar nicht groß mitreden. Aber ich wollte das mal aus Künstenpflicht trotzdem anmerken. Ich aber muss ja leider ausschließlich Pardiologie. Also ich wollte gerade sagen, ich muss ja leider erwähnen, dass mich der Herr zeitweise und seine Frau Aga leider dazu gezwungen haben, Spotify-Account zu machen, um Pardiologie zu hören. Verstehe. Um diesen Nicht-Podcast zu hören an der Stelle. Ja. Das ist nämlich kein Podcast, wenn man nicht mit einem Podcatcher hören kann. Es ist einfach ein episodisches Format. Wenigstens ist es Full Disclosure, ich kann auch verraten, was bei Spotify Rewind bei Aga rausgekommen ist. Ich benutze nämlich Apple Music und sie ist Spotify. Und es kam raus, jeden Monat beziehungsweise in Seasons ist es aufgeteilt, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und es kam in jeder Season raus, dass das die meistgehörte Band der Mix der Woche war. Ja. Was natürlich ein Lob an Spotify ist, aber nicht sehr hilfreich, wenn man dann so ein Rewind-Feature benutzt. Um nochmal kurz in die Das ist kein Podcast-Ecke abzubiegen, an dieser Stelle auch schönen Gruß an Dennis, der ja diverse Podcasts auf Spotify macht oder betreut und sich diese Kritik auch schon oft anhören müssen hat von mir. Ja, ansonsten. Aber Dennis hat auch Podcasts, echte Podcasts. Hat auch echte Podcasts, ja. Nämlich In die Fresse. In die Fresse. Ja. Mir ist ja tatsächlich dieses Rewind nur über den Weg gelaufen, weil ich auf Social Media die Parodien oder das Meme oder die Shitpostings dazu gesehen habe, weil es irgendwie wohl so ein Diagramm gibt mit seltsamen 3D-Balkendiagrammen in Magenta, wo die Genres irgendwie da visualisiert werden, die man so gehört hat. Und das sieht sehr seltsam aus und das wurde auch sehr verballhornt online. Ja. Das hat wirklich, ich meine, Kudos, weil das ist natürlich so ein ganz eigener Stil, der sofort, obwohl es nur ein Diagramm ist, ein Balkendiagramm ist, sofort auffällt und also alles richtig gemacht gefühlt, auch wenn es verballhornt wurde. Aber es ist wirklich dieses Nicht-Podcast-Podcasting, es nervt mich. Es nervt mich. Und dann auch noch der Player, den man nicht mal ordentlich die Podcasts in der richtigen Reihenfolge anhören kann, ordentlich an der Stelle. Also schon, ich habe da den Spotify-Player benutzt und dann konnte ich alles downloaden. Das war gut, es war alles downgeloadet, aber es spielte dann in der umgekehrten Reihenfolge. Das wollte ich jetzt auch nicht wirklich. Und dann wollte ich die Reihenfolge verändern, ging dann auch nicht ordentlich. Und dann gab es irgendwie eine Funktion, wo ich die alle in eine Playlist gepackt habe, automatisch, dass die dann einen abspielen hat und funktioniert. Bis ich aber da mal eingeschlafen bin bei einem, dann muss ich wieder zurückspulen, dann war wieder alles weg und jetzt geht's wieder nicht mehr. Und wenn ich mit meinem Podcatcher das machen könnte, dann könnte ich die auch so anhören, wie ich die anhören will und ich könnte sogar archivieren. Ich persönlich bin ja mit diesem Podcast ist kein Podcast-Ding versöhnt, seit ich mal Flixbus gefahren bin. Und, das ist kein Bus. Nein, ja, das ist schon ein Bus, das ist ja das Problem. Nein, aber die haben ja so Online-Entertainment auch, also so. Onboard Entertainment, muss man sagen, nicht online. Eben nicht online. Und die haben halt lokal quasi diese Podcasts oder eine Selektion auch von Spotify auf der Platte liegen, die sie dann so semi-mäßig streamen. Aber man kann da relativ einfach dann auch, wenn man eben mit dem Notebook fährt, mal kurz den Link sniffen und dann die MP3s runterladen. Und dann hat man wenigstens richtige MP3s und seitdem habe ich die in meinem Podcast. Wie lustiger fand ich das früher im Flugzeug, wo du dann Game of Thrones Staffel 6 Folge 7 hast. Ja. Ja, sehr gut. Ich erinnere mich. Die kann man dann ich habe das dann auch noch geguckt, dann, weil ich hatte noch nichts. Und Martin hatte aber schon sein Netbook dabei damals. Genau. Oh ja, Netbook. Das war ja auch. Ja, du hattest da echt mal für den Flug hattest du ein Netbook mit Videos und das hat er genau für den Flug gehalten, 12 Stunden lang ordentlich versorgt. Da war ich neidisch. Ja. iPads gab es noch nicht. Genau. Aber das, ich wollte gerade sagen, das war so eine Woche irgendwann 2009, als mal Netbooks en vogue waren und seitdem hat man auch nichts mehr von ihnen gehört. Ja. Ich weiß gar nicht, wo mein Netbook ist. Das sollte ich eigentlich noch haben. Vielleicht habe ich es auch verschenkt. Egal. Kommen wir von Spotify zu einem Thema, das wir letzte Woche kurz angeschnitten haben in der Rubrik Apple ist böse. Nämlich, wir erinnern uns, Apple Maps hat die Krim annektiert, beziehungsweise hat es so dargestellt, dass sie jetzt zu Russland gehört. Muss ja auch, es könnte ja mittlerweile auch passieren, dass Apple Länder annektiert, da sind wir ja auch nicht mehr weit weg von. Nun ja, aber jetzt haben sie sich dazu geäußert und haben gesagt, ja, wir haben jetzt gemerkt, Grenzen sind politisch und da müssen wir vielleicht nächstes Mal mehr drüber nachdenken, bevor wir sowas machen. Wow. Und ja, Gratulation. Im Geschäft seit neulich. Ja, seit neulich. Naja, gut. Sie haben nicht vor, also sie haben nicht verlauten lassen, dass sie jetzt da nochmal was rückgängig machen oder so. Aber sie meinten so, ja, das nächste Mal müssen wir da genauer überlegen, bevor wir was machen. Gerade wenn es halt um Grenzstreitigkeiten, große Anführungszeichen, geht. Da muss man schon mal genauer gucken auch. Ja. Das kann ja dann, der Algorithmus, der berühmte Algorithmus kann es ja dann sniffen, welche politischen Einstellungen du hast. Oh ja. Und danach dann die Grenzen darstellen. Oh, das ist, nee, ich wollte gerade, nein. Einfach nur ein Facebook-Poll machen, wie die Grenzen aussehen sollen. Das ist dann verbindend. Ich wollte gerade einen Deutschland in den Grenzen von Witz machen und ich glaube, ich mache ihn lieber nicht, ja. Nee. Aber das könnte dann auch passieren. Das müssen wir dann in einem Jahr zitieren, ja. Wenn es dann wirklich eingetreten ist. Ja, aber das... Wenn irgendwie Trump und Bernd Höcke die Welt erobern. Ja, aber stell dir vor, ja. Stell dir vor, der Algorithmus mappt dir die Welt so, wie du sie gerne hättest, dann hätten die Nazis quasi, ja. Ja. Auch schön. Das muss ich jetzt schon erwähnen, weil der Trump ist schon eine arme Sau, denn beim NATO-Gipfel stand Trudeau, Macron und Boris Johnson zusammen und haben über Trump gelästert. Und wenn man mit Boris Johnson über Trump lästert, ja, das ist schon bitter. Dann ist man schon ganz, ganz, ganz weit unten in der Beliebtheitshierarchie. Ja, aber Bojo ist halt irgendwie... Also da ist halt so eine gewisse Schleue da, mit der er sich dann dumm stellt. Und das ist halt bei Trump eher andersrum. Ja, kommen wir von Apple ist... Apropos dumm stellen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Apple ist evil Teil 2. Es wurden die iOS-Apps und Spiele und überhaupt Spiele und Apps des Jahres irgendwie bekannt gegeben. Durchaus auch sinnvolle Sachen dabei, also zum Beispiel Spectre als iOS-App ist ganz nett und Sayonara Wild Hearts hat, glaube ich, auch was bekommen, was auch okay ist. Ja. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und euch geht's da auch nicht anders, ist iOS Game of the Year für Sky. Sagen wir so, nachvollziehbar ist das ja sehr einfach. Ja, gut. Also, da hat ja Apple seine Finger drin gehabt in dem Spiel. Ja. Und Apple ist ja auch dran schuld, dass das so monetarisiert ist, wie es monetarisiert ist. Das heißt, das kann ja nicht das Hindernis dann sein. Dass Sky allerdings Spiel des Jahres geworden ist, ist meines Erachtens ein großes Armutszeugnis. Ich meine, momentan feiert dieses Spiel das mit solchen Sätzen wie, jetzt muss ich das Foto nochmal finden, ich finde es nicht wahrscheinlich hier, doch, mit solchen tollen Sätzen wie, ich lese vor, eine Familie Geister ist über die Königreiche des Himmels verstreut, hilf ihnen, Saisonbelohnungen zu verdienen. Saisonbelohnungen. Da will man gleich losspielen. Hier, Pass individuell, 10,99 € oder Paket für dich und zwei Freunde, 16,99 €. Also das ist 35 Tage übrig. Doppelt so viel Belohnungen zum Freischalten mit dem Inhaber des Anhörpasses. Ja, das ist ja dieses Fortnite-Modell. Kostenlose Saisonkerze. 20 kostenlose Kerzen. Also ganz ehrlich, ich bin super enttäuscht, dass That Game Company dieses Spiel gemacht hat und nicht einfach gesagt hat, wir nehmen jetzt Journey und da machen wir halt jetzt die ganze Werbung rein. Ja. Weil das wäre ehrlich gewesen. Da hätte man mal wirklich sehen können, wie dieser Unterschied ist. Da surfst du dann schön deine Sandstrecke darunter und dann kommt dieser tolle Himmel mit der Sonne im Gegenlicht und jemand öffnet eine kalte Flasche Coca-Cola. Ja. Soll. Das wäre eigentlich ein schönes Kunstprojekt. Wahrscheinlich ist es in Amerika sogar erlaubt mit Fair Use. Naja. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis, vor allem, weil Apple da so arg seine Finger drin hat. Aber gut, mit den anderen bin ich ja ganz zufrieden. Hyperlight Drifter hat iPad-Spiel des Jahres bekommen. Gris hat Mac-Spiel des Jahres bekommen. Ja. Das Problem von letzten Jahr haben sie fortgeführt, nämlich dass sie nur noch ein Spiel auszeichnen pro Kategorie. Mir wäre da lieber gewesen, jetzt nicht auf Plattform zu gehen, sondern insgesamt vielleicht eine Shortlist zu machen von ja wenigstens 3 Titeln, vielleicht 5 oder sogar 10. Es ist halt auch ein bisschen Armutszeugnis, dass die Exklusivtitel, die sie auszeichnen, halt schlimm sind, Klammer Sky, und alles andere Ports sind. Ja, das ist ja der Trend. Das ist ja der Trend, und sogar Sayonara Wild Hearts ist ja Multiplattform, aber gut. Bei den Top Apple Arcade Games ist es auch irgendwie geil, weil das sind natürlich irgendwie gefühlt 20, also ein Viertel vom Katalog. Und da ist natürlich ganz vorne dabei auch Frogger in Toy Town, wirklich. Ist großartig. Man darf auch nicht vergessen, auch das Sonic Racing, das nicht so gut funktioniert, das sich nicht mal dreht auf dem iPad. Ja, da musst du mir jetzt nochmal sagen, Dom, wo gibt's denn die Shortlist bei Apple Arcade? Weil die ist natürlich am interessantesten. Die Shortlist, die ist nicht so short. Die ist bei Arcade. Ja, aber die Longlist. Auf der Home-Seite bei Arcade ist es hier. Aber es wird nicht wirklich gesagt, was diese Liste repräsentiert. Ob das eine Auswahl ist oder eine Download-Auswahl oder 2019 Top Apple Arcade Games steht hier. Ja, ja. Und es sind hier 19... 27 sind es original. Das ist wirklich, okay, also ein Drittel. Katalog fast. Nice. Mhm. Naja, siehst du, wie qualitativ hochwertig die Titel alle sind. Dass jedes Dritte ist ein Winner. Aber von der Nomenklatur her, Apple sagt ja immer Top bla bla bla, wenn es die Downloads sind. Ja, das ist unklar. Also die meist gedownloadeten. Also ich glaube... Hier ist ja wirklich 2019 allerdings. Ja, man weiß es natürlich nicht, weil das Wording so ist. Und das Lustige ist, dass die Auswahl, also wenn es jetzt nicht die Downloads sind, wenn es kuratiert wäre, ist komplett willkürlich. Da sind welche mit Qualität dabei und welche ohne Qualität. Mir fallen da aber auch 10 andere ein, die da drauf könnten. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch bei den Apps ein Problem, dass immer gleichzeitig mit diesem Game of the Year und Apps of the Year halt dieses Top of 2019 kommt, was halt dann im Wesentlichen einfach die Jahrescharts Downloads sind. Und das ist halt dann immer so Blitzer oder so, ja, also in Deutschland. Da ist halt immer so eine Blitzer ab ganz vorne. Okay. Und die ist jetzt nicht ganz vorne, weil sie die beste App ist ever, sondern weil das halt irgendwie alle runterladen, weil sie Geschwindigkeitsbeschränkungen übertreten wollen. Nun ja. Ja, und bei den Spielen, also Paid Games, hat sich die Top 10 fast nicht verändert in den letzten 2, 3 Jahren, 4 Jahren. Da ist immer noch Plague Inc. Minecraft. Vorne Minecraft. Pooh ist ein bisschen abgesackt. Es gab Apple TV Game of the Year. Oh. Wie, ja. Was, wo? Es ist Wonderboy in Monsterland Remake, was ich irgendwie nett finde. Eigentlich, weil Wonderboy, die Serie finde ich ganz nett. Nee, Wonderboy The Dragon's Tale. Weil jetzt die Wonderboy-Serie fand ich eigentlich auch ganz nett. Aber ist es wirklich nur ein Apple TV-App? Nee, das ist eine Cross-Plattform-App. Nee, Cross-Plattform. Aber es hat für Apple TV gewonnen. Mhm. Ob Star Controller Support hat, wer weiß schon. Man kann sich ja nicht drauf. Find ich das da? Kann man sich ja nicht drauf verlassen, was da dabei steht. Haben wir auch schon festgestellt, dass manchmal dieses Ding nicht lädt. Habt ihr den Fließtext gelesen? Nein. Wo Apple dann noch allen großen Spieleherstellern in den Arsch kriecht mit den schlechten iOS-Produkten, die sie gemacht haben? Mario Kart Tour. So. Toll. Ja. Call of Duty Mobile. Ach ja, auch ganz wichtig. Naja, Wo wir bei enttäuschten Spieleerwartungen sind, kommen wir gleich zum nächsten Thema, Nämlich, wir erinnern uns, der nächste Titel von den Machern von Firewatch, nämlich Camposanto, sollte ja Valley of Gods sein, was Ägyptologie und Kram irgendwie als Thema hatte. Oh, ich habe es falsch aufgeschrieben, In the Valley of Gods. Dann sind sie ja leider gekauft worden von Valve und man dachte so, okay, war es das jetzt für In the Valley of Gods? Und dann hieß es bei Camposanto aber, nee, wir machen das weiter und das kommt unter dem Valve-Label raus. Und jetzt hat man ja vor ein paar Wochen gehört, dass Valve einen Half-Life-Teil macht, irgendwo zwischen Episode 1 und 2, glaube ich, der VR sein wird und Alyx heißt. Von den Camposanto-Menschen gemacht wird. Und jetzt stellt sich raus, In the Valley of Gods ist erstmal on hold, bis eben jenes Half-Life fertig ist. Also das war schon sehr, sehr bitter, fand ich. Also die Geschichte von vorne bis hinten. Ich meine, ich hoffe, dass wie berichtet, die Mitarbeiter wenigstens zufrieden sind damit. Mhm. Es wird ja sehr, sehr schön gezuckert in der Berichterstattung, dass die das alles freiwillig gemacht haben und unbedingt wollten und unbedingt Half-Life machen wollten. Okay, meinetwegen. Aber es ist natürlich sau schade, weil Firewatch halt schon ein bisschen sein eigenes Genre war und In the Valley of Gods so ein außergewöhnliches Setting hatte. Also diese Mischung zwischen, wir kennen alle diese Ägypten-Sachen und Ägypten-Spiele und Archäologie, aber das dann auf eine Art und Weise ernst nehmen mit zwei schwarzen Protagonistinnen, das ist schon sehr traurig, finde ich. Und ich meine, wenn bei Valve traut man halt nicht zu, dass das dann nach dem Abschluss von Half-Life Alyx wieder aufgenommen wird. Ja, hinzu kommt ja auch ein bisschen, dass ich ja immer noch nachtrauere den Podcasts von eben jenen Menschen, die Valve da gekauft hat, namentlich Idle Thumbs und wie hieß das andere gleich wieder? Ich habe schon Important If True. Und da kommt ja seit der Übernahme auch nichts mehr und der Patreon ruht und alles ein bisschen enttäuschend. Ja, und ich möchte bitte, dass in der Hinsicht nochmal, dass wir kaufen nicht im Epic Store, aber bei Steam ein. Man sich mal nochmal bewusst macht, dass hinter all diesen großen Stores Unternehmen stecken, die halt ihre Dinge tun. Ja, es ist Kapitalismus hier und niemand ist dein Freund. Ja. Also sehr, sehr schade, aber manchmal passiert das halt so. Also ich wollte es nochmal deswegen sagen, weil ich finde es so schade, weil da wird es halt kein Ersatzspiel geben. Weißt du, wenn irgendein AAA, wenn irgendein Assassin's Creed in unserem Leben mal nicht erscheint, dann erscheint halt das nächste Assassin's Creed. Ja. Das ist egal, weil da gibt es einen Ersatz. Aber ja, oder halt irgendwie, also wenn MOBA XY jetzt nicht kommt, dann kommen halt irgendwie 20 andere MOBAs dafür. Also jetzt kommen keine MOBAs mehr, weil alle aufgehört haben, MOBAs zu machen. Ja, aber meinetwegen sogar ein Jump'n'Run oder irgendein Roguelike oder irgendwas. Aber das ist halt relativ einzigartig, was dieses Spiel hätte werden können. Ja. Nun ja, nun denn, vielleicht passiert es ja tatsächlich irgendwann noch, wenn dann Half-Life 3 rauskommt, dann fangen sie vielleicht wieder an mit der Entwicklung. Aber bis dahin müssen wir andere Spiele spielen, vielleicht auch Outer Wilds, da gab es nämlich jetzt gerade ein Update. Ja, für die PlayStation gab es ein Update, für die anderen Plattformen weiß ich das gar nicht so genau. Heißt Performance-Verbesserung, Schnipsi-Schnapsi, bessere Hinweise an einigen Stellen. Heißt aber auch ein neues verstecktes Ende. Und zwar ist die Geschichte dazu ganz lustig. Das ist nicht einfach bloß, wir machen jetzt ein neues Ende dazu, weil wir wollen neuen Content liefern, sondern sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen eine Art Lücke in dem Gedankenmodell entdeckt, die bislang nicht adressiert wurde von einem Ende. Also irgendwas, was man sich logisch in diesem Modell denken kann und ausprobieren, und dafür gab es kein Ende. Und das haben sie jetzt nachgeliefert. Ich muss sagen, ich habe es heute gespielt, ich habe mich ein bisschen spoilern lassen, wo das ist und wie man es triggert, und Das war das Erste, was ich nicht wirklich verstanden habe, ob das Sinn ergibt. Da muss ich noch länger drüber nachdenken. Aber finde ich schön, dass sie und dass sie da war. Die Performance deutlich besser oder? Weil hier steht so spät. Naja, ich habe nicht lange genug gespielt, ganz ehrlich. Was ist revamped UI? Das habe ich auch nicht gesehen, weil das ist, glaube ich, der Sportcomputer in dem Spiel, der revamped ist. Ach so. Okay. Ja. Aber für mich ist das noch relevant alles, weil ich habe ja seit ich das letzte Mal drüber geredet habe, noch nicht weiterspielen können, weil keine Zeit. Ah, ja, genau. Du kannst auch noch du kannst noch richtig organisch auf dieses Ende treffen. Ja. Ja. Mhm. Gut. Kommen wir weiter auf der Agenda zu einem komplett anderen Thema, zu dem ich überhaupt keine Parallele finde. Vielleicht Navigation. Aber das ist sehr weit hergeholt. Wir kommen zu CarPlay in Autos der Marke Bayerische Motorenwerke, die jetzt tatsächlich CarPlay nicht mehr per Abo zur Verfügung stellen, sondern halt so, glaube ich. Also wie ist denn da die Lage? Ich verfolge das hier alles nicht. Ich habe ja nicht mal ein Auto. Ja, ich fand es sehr interessant, dass die Meldung jetzt kam. Wir haben ja schon mal mit darüber berichtet, wie gaga das denn ist, dass die ein Abo machen wollen. Das ist Anfang 2018 war das deren Entscheidung, dass die ein Abo-Modell machen wollen und jetzt haben sie es doch wieder bleiben lassen. Das heißt, es gibt, wenn du CarPlay hast im Auto, dann zahlst du nichts extra. Wenn du kein CarPlay hast, kannst du es nachrüsten lassen für einen Einmalbetrag bei den Modellen, wo sie es unterstützen. Und dann ist auch Lifetime CarPlay. Ja, was auch wirklich bei CarPlay selber Sinn macht, weil der Screen ist relativ dumm. Also die Autointegration ist eigentlich relativ dünn. Ja. Du kannst natürlich von der Herstellerseite noch Apps mit einbauen und liefern und die könntest du natürlich in irgendeiner Form noch irgendwie updaten, sonst irgendwas, tolle Dinge machen. Kann man schon irgendwie vielleicht mit irgendeinem komischen Brainfuck denn erklären, aber ist schon besser so, dass es jetzt nicht so ist. Ich finde CarPlay ist diffus genug. Ich habe es ja auch im Auto. Ich nehme es auch inzwischen ganz gerne her, also gerade in Strecken, die jetzt ein bisschen aktueller sind, wo gerade gebaut wurde noch, weil das Navi vom Auto selber ein bisschen hinterherhängt, dann ist auch sogar Apple Maps gar nicht schlecht. Hier so, das geht auch. Hauptsächlich ist es für mich so Podcast und Audiobook-Player dann während der Fahrt, weil Messages selber mit meinem Denglisch, also mit Englisch eingestellten iOS und dann aussprechen und was machen, kannst du halt auch knicken, leider. Music mag ich eh nicht. deshalb wird es dann auch ein bisschen dünner. Aber die Maps sind gut, wenn man es dann herverwendet und Audio auch und an sich so die Bedienung im Auto geht schon. Man will halt nicht die Alternative, die dann irgendwie heißt, komisch Bluetooth pairen und klappt nicht und ist noch ein altes iPhone, ist noch ein altes, das alte iPod-Interface, so das dann auch nur so halb geht und was weiß ich. Also alles andere ist schlimmer und deswegen habe ich CarPlay-Auto. Ja. Ey, ganz grundsätzlich ist das ja eine interessante Frage, jetzt wo in allen Geräten irgendwie ein Computer drin ist mit Internet und so, inwieweit da halt Produktpflege und Updates irgendwie Pflicht für den Hersteller sind und was das dann bedeutet. Und insofern ist ja schon mal ganz gut. Interessanterweise habe ich gerade noch gesehen, dass BMW noch nichts dazu gesagt hat, was denn jetzt mit den Leuten passiert, die schon großflächig investiert haben in Abo für CarPlay, ob die ihr Geld zurückkriegen oder ob das jetzt einfach so Early Adopter Steuer ist. Die kriegen wahrscheinlich eine Dieselprämie fürs nächste Jahr. Da fand ich den Vorschlag von Tim Pritlove sehr gut, dass Diesel- oder Verbrennerfahrzeuge auf der Autobahn nur noch 100 fahren dürfen und Elektroautos 140 und dann kann man sich alle anderen Prämien einfach sparen. Ich weiß nicht, ob das gut skaliert. So, also ich glaube, das hat kybernetisch Probleme, diese Idee. Aber nun ja. Gut, das war CarPlay. Jetzt die unregelmäßig auftretende, aber dann doch immer sehr zu begrüßende Kategorie Tipps und Tricks. Es gibt einen Shortcut, Kurzbefehl für iOS, um Kopfhörerrouten auf Knopfdruck zu aktivieren. Ja, dieser Tipp wird gesponsert tatsächlich von Asher Vollmer, also dem einem Teil der Entwickler von Threes und einem Teil der Entwickler von Guildlings. Und zwar eine ganz simple Idee. Ich meine, die Kurzbefehle gibt's ja schon seit einem Jahr auf iOS. Und sich einen Kurzbefehl zu erstellen, um den Kopfhörer anzuschalten, also die Audio-Route auf Kopfhörer umzustellen, und sich dann ein Icon für den Homescreen zu machen, ist ziemlich genial, weil das mindestens 2, 3, 4 Klicks spart. Wenn man zum Beispiel wie ich oft wechselt zwischen höre das Audio von meinem Computer und dann höre ich mal wieder das Audio von meinem iPhone. Ja, das ist in der Tat ein bisschen. Genau, also man geht in die Kurzbefehle-App rein, drückt auf das Plus rechts oben, um einen neuen Befehl zu hinzuzufügen. Dann unten gibt es so eine kleine Suche. Der Befehl, ich glaube, sinnvoll ist da zu suchen nach AirPlay. Set Playback Destination, was wahrscheinlich suchen. Ja, genau, aber das ist in der Rubrik AirPlay. Genau. Und dann kann man da Wiedergabeziel bzw. Set Playback Destination drücken. Dann muss man, dann steht da iPhone und dann kann man da drauf drücken und wenn man Kopfhörer hat, kann man da Kopfhörer auswählen. Dann im Anschluss kann man der ganzen Aktion einen Namen geben, wenn man möchte. Und unten auf dem Screen gibt es dieses Sharing, den Sharing-Knopf. Da kann man dann drauf drücken und zum Home-Bildschirm drücken. Dann macht er da ein schönes Icon auf den Home-Bildschirm, dass man einfach drücken kann, statt den normalen Weg zu gehen, die Route umzustellen, was ja oft sehr fiddelig ist und auch oft einfach nicht funktioniert. Ich habe das jetzt noch nicht lange ausprobiert, aber bislang ist die Erfolgsquote für mich auch wesentlich höher gewesen, das Audio wirklich umzustellen. Okay, interessant. Also ja. Man fragt sich, warum die Erfolgsquote höher sein sollte. Nein, aber frag nicht. Vielleicht sollte man auch aufhören, sich nach dem Warum zu fragen auf Apple-Plattformen. Also, sehr gut. Martin, ja. warum gibt es in der Erfolgsquote einen Unterschied, ob ich die Route in den Einstellungen umstelle, indem ich mein Bluetooth-Gerät auswähle oder in dem Kurzmenü im Control Center? Ich verstehe auch das schon nicht. Lass dir von einem Menschen, der zeitweise mal in der Lage war, herauszufinden, warum bei vielen dieser Dingen sagen, A, du willst es nicht und B, heißt es noch lange nicht, dass es selbst, wenn du es rausfindest, dann behoben wird. Das macht keinen Spaß. Wobei, ich muss sagen, heute war unser Postbote da und hat ein Paket gebracht und ich habe mich noch nie mit ihm so verbunden gefühlt wie heute. Er hatte scheiß Software auf seinem Gerät. Nein, nachdem ich 100 Stunden lang Pakete ausgetragen habe in einem virtuellen Spiel, das ist Death Stranding. Und der hat heute erzählt, dass er heute 367 Pakete ausliefern muss. Wow. Ja. Aber er muss sie nicht alle gleichzeitig auf dem Rücken tragen. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Der hat wahrscheinlich einen Truck. Ja. Er muss auch nicht die Autobahn selbst bauen. Ich habe die Autobahn fertig. Ich hab so alles? Die Autobahn gebaut. Unglaublich. Ja, sehr. Sogar die letzten Meter, da wo es überhaupt keinen Sinn ergibt. Was ja etwas anstrengend ist bei diesem Spiel, ist auch das, oder positiv auch, die Aufträge sind ja durchnummeriert. Also mal. Ja, du kannst sie alle nachgucken, ne? Gott. Also, ja. Welcher Auftrag also, was ist. Das ist dann der normale Auftrag Nummer 370 oder der Main-Quest-Auftrag, nicht in Anführungszeichen Main-Quest-Auftrag, der hat ein bisschen einen Namen, Nummer 39, bei dem ich gerade bin. Ja, ach ja, das ist ja in Metal Gear-Spielen auch so, fällt mir gerade auf, dass alle Missions und Side-Quests durchnummeriert sind. Das ist so wie Schachnotation. Ja, aber das ist, also das killt mich halt auch total. Und das macht gibt so halt den Codec auch. Ja, immer Codec. Ach, das macht mich so kaputt, weil ich will das dann natürlich chronologisch abarbeiten. Martin, bitte tu das, stell das Video online. Na. Ja, eine Legende sein. Ich sehe schon nicht. Auftrag in Death Stranding chronologisch abgearbeitet. Ich sehe schon nicht. Stell dir vor, wie viele Likes du da im Spiel dafür kriegst. Oh ja, ich muss meinen Twitch-Kanal reaktivieren und dann streame ich immer jeden Tag eine halbe Stunde Death Stranding oder so. Meine Vermutung ist, Martin, dass es nicht mal geht. Weil nicht alle Aufträge in der richtigen Reihenfolge freigeschaltet werden. Dann gucke ich bei irgendwelchen Speedrunnern irgendwelche Glitches ab. So. Nee, du machst einen Boundary Break, damit du das machen kannst. Gut. Wo wir schon beim Spielen sind, nahtlose Überleitung zum Konsum. Wir fangen an mit UFO on Tape. einem Apple Arcade Spiel und das sah ja ganz interessant aus. Ist es denn das auch? Ja, ich bin drauf gestoßen, weil ich Inside Moin gehört habe. Die haben mit unserem lieben Alex Olmer hat der Manu gesprochen und eine Folge zu Apple Arcade gemacht. Die ist auch frei verfügbar. Das ist ein richtiger Podcast. Ja, Manu hat auch behauptet, ich hätte ein Spiel in Apple Arcade, das hat er falsch, sich falsch dran erinnert. Ah, ja, schön wär's ja. Ja, egal. Jedenfalls haben die auch über UFO und Tape gesprochen und zwar ziemlich, oder Manu hat darüber gesprochen, ziemlich begeistert. Also die Grundidee ist auch sehr hilariös. Ich nehme meine Kamera. Es läuft ein... Der Sendungstitel ist ja sehr gut. Ich habe mir das auch gerade gedacht. Ich nehme meine Kamera, es läuft ein Film ab. Ich bin zum Beispiel in einer Waldszene, fahre in einem Auto, neben mir gibt es eine Beifahrerin und plötzlich landet da ein UFO. Und was ich halt machen kann, ist, ich kann mich einfach umsehen. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es doch diesen ersten Facebook oder Google 360-Grad-Film, ich weiß es gar nicht mehr. So ähnlich funktioniert es, wie so ein 360-Grad-Film. Also je nachdem, wo ich meine Kamera hin, also mein Handy hinhalte, sehe ich Ausschnitte aus diesem Film. Und meine Aufgabe ist halt, das UFO zu fotografieren. Das heißt, ich muss im richtigen Augenblick in die richtige Richtung gucken und die Fotos machen. Lustigerweise, wenn solche tollen, lustigen Ideen kommen, dann gibt's erstmal 95% der Menschen, die sich aufregen, dass sie ja nicht das Handy bewegen wollen, um zu spielen. Das heißt, sie haben jetzt ein Update gemacht mit einem Modus, wo du halt dich hinsetzen kannst, das ist einfach den Screen drehen und haben das zum haben das tatsächlich zum Standard gemacht. Das heißt, du kaufst dir ja nicht Apple Arcade, aber du holst dir diese App wegen dieses einen Gimmicks, dass du deine Kamera halt rumschwenkst und den schalten sie dann standardmäßig aus, weil sich alle Leute beschweren, dass sie so spielen wollen wie immer. Ja. Das zweite, was ich dazu sagen muss, ich habe nur eine Mission gespielt, man kann verschiedene Missionen spielen, die sind dann immer diese kurze Sequenz und ich muss sagen, es ist halt wie ein Disney-Ride. Das heißt, du stehst 2 Stunden an und dann ist er in 30 Sekunden vorbei. Es war scheiße. Es war einfach scheiße, weil ich muss halt wissen, wo ich genau hinhalte, um das UFO zu sehen. Da war keine Spannung, ich hatte keine Zeit für nichts, sondern das wuscht an dir vorbei, Mission failed und dann kannst du es halt nochmal spielen und weißt dann ein bisschen besser, wo du hinhalten musst, weil du die Mission kennst und dann machst du halt so oft, bis du die, also nee. Aber um diesen Metapher nochmal zu überstrapazieren, worin besteht das Anstehen? Sagst du es nochmal? Ich hab dich nicht. Um diesen Metapher jetzt nochmal überzustrapazieren, worin besteht das Anstehen? Also wo die Komponente von das dem... Das Anstehen ist die App runterladen und die Steuerung umstellen. Also die Metapher funktioniert nicht. Ist egal. Okay. Ist wie beim Disney Ride. Was ist jetzt nochmal, also wenn es jetzt nicht die Kamera wirklich im 3D-Raum irgendwo hinhalten ist, was ja wirklich mir, das wirkt ja so, als würde das Spiel ausmachen. Was ist die Default-Steuerung? Irgendwie Wischen oder was? Ja, ich glaube, ich habe es sofort umgestellt, was du auch während des Spiels nicht machen kannst, sondern nur vorher. Aber ist auch interessant, ich wollte ja auch mal, wie wir ein bisschen so Unity-Kram gemacht habe, ein so ein Spiel machen, in dem du wirklich so auch durch so ein Sichtfenster live drin stehst. Und das ist schon sehr nervig auch. So ist es nicht. Aber für so ein Eventspiel ist es natürlich, also hier genau passt super. Für meins ist es ein bisschen anstrengend. Genau das ist es doch. Dieses Spiel ist dafür da, dass du das auf einer Party auspackst und die Leute spielen lässt und dann finden sie es lustig und dann legen sie es weg für immer. Ja. Das ist, und da gebe ich Manu und Alex auch recht im Podcast. Das ist wie für Apple Arcade gemacht. Denn dafür will eigentlich keiner Geld ausgeben, sondern das ist was man sich mal runterladen will. Da hat man Spaß. Das ist wie die Demo von dieser High by VR, PSVR. Ja, das ist nichts, was du kaufen willst. Das willst du einmal sehen, weil das witzig ist. Das ist vielleicht oder auch die Auslieferungsspiele von den ganzen Nintendo-Konsolen. So. Auslieferungsspiele, da muss ich gerade an Death Stranding denken, wenn du das bitte nimm einen anderen Begriff dafür. Oh, die Initial-Bundles, die auch teilweise Geld kosten. Oh Gott, du meinst 1, 2, 3 Switch? Ja, ja, ganz schlimm. Wow. Habe ich ja, also was ich bei der Switch Geld ausgegeben habe für Schund auch, ist auch schwierig. Wir sollten vielleicht nächste Woche über die schlechtesten Dinge dieses Jahrzehnts sprechen. Naja, also ich fand die Idee toll, aber nach 10 Sekunden hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das ist wirklich traurig. Man hätte mehr draus machen können. Ich habe jetzt noch eins nachgetragen in den Konsum, und zwar, das habe ich mit dir gespielt, Dom. Oder angespielt oder es versucht, und zwar Guildlings. Ich weiß nicht genau, wie du es nennen willst, ja. Vom genannten Escher Vollmar. Beziehungsweise, wie heißt das? Sirgu? Nee. Sirvo Entertainment heißt die Firma. Du weißt nicht, wie ich sagen möchte? Habe ich jetzt falsch ausgesprochen, oder? Nee, also wie man das denn bezeichnen will, was wir da gemacht haben. Also wir wollten es anspielen. Also es war so ein, oh, wir schauen uns den Titel jetzt an, weil wir machen jetzt ein bisschen Pause von so Brainstorming und anderen Ideen, anderen anstrengenden Geschichten. Und ja, das für das war das in keinen Fall was. Ja. Also das Lustige ist, ich weiß immer noch nicht, was es für ein Spiel ist. Du kommst da halt rein, kriegst ein simuliertes Telefon. Es ist aber nicht so ein Spiel wie A Normal Lost Phone oder so, sondern was ist es denn? Ich weiß es nicht. Es ist also eigentlich so ein Chat. Laut Beschreibung ist es a new story-driven episodic adventure. Ja, exotisch ist es, aber sehr verbos. Also nein, sehr episodic, nicht exotic. Achso, exotic. Ich finde, es ist exotic. Okay, es ist episodic. Okay. Es kommt sehr langsam in die Gänge. Es versucht witzig zu sein. Teilweise ist das auch, fand ich sogar. Es spielt halt mit dem Durchbrechen der vierten Wand ein bisschen. Es ist auch so selbstreferenziell, weil du in dem Ding ein Telefon kriegst, was dir magische Fähigkeiten gibt. Also auch so mit RPG-Klischees spielt und so. Aber es kam irgendwie in der ganzen Zeit, in der wir es angespielt haben, null in Gang. Und ich weiß bis jetzt nicht genau, was es für eine Art Spiel ist. Fandest du das null in Gang kommen? Ich dachte, es war ein bisschen langsam, aber mich hat am meisten genervt, dass eine Hauptspielmechanik, also eine Erzählmechanik, halt einen Dialogfeld in der Mitte, also wir haben es auf dem iPad gespielt, ein Dialogfeld so in der Mitte des Screens ist, und da hat man halt jetzt Texte lesen mit ganz, ganz netten, ich kann ein oder zwei oder drei Sachen auswählen zum Antworten, und das geht auch ganz gut drauf ein, aber so darüber wird halt so viel erzählt, und das finde ich so träge und so anstrengend, anstatt eben das in der Oberwelt zu tun, so, oder in der Welt, wo man rumläuft. Und in den ersten, also in dieser ersten Zeit ist es auch so, in der Oberwelt, in der man rumläuft, die ist so ein bisschen relativ, da passiert nicht viel. Da erfährt man ein, zwei Spielmechaniken, die aber dann auch irgendwie so witty kommentiert werden, die aber auch nicht so viel Spaß machen erstmal. Und ich glaube so, danach, also wenn man sich diesen Erzählstil denn so drauf einlassen kann, also das etwas zu textlastige, und wirklich viele Text, weiter, Antworten, Text, die aber alle ganz nett geschrieben sind. Also wenn man sich da drauf einlassen kann, dann ist es wahrscheinlich sogar, kann dahinter ein gutes Spiel stehen. Aber mich hat es halt vorher auch schon verloren. Ich war etwas genervt, weil es so langatmig diese Texte präsentiert hat, vor allem. Gar nicht mal, weil das Intro so lang war per se, sondern eher so die Art und Weise, wie ich da festgehalten wurde. Ja, aber Dom, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ob wir noch im Intro waren oder darüber hinaus schon. Also, gerade so nicht, glaube ich. Also, was ich bis jetzt nicht weiß, ist, ja, was ist der Kern des Spiels? Sind es diese Texte? Das gab so eine Zwischenpassage, wo du irgendwie so eine fliegende Raute gesteuert hast. Ist das das Spiel oder war es das dann ganz zum Schluss, was eher so Grafik-Adventure-mäßig aussieht? Ich denke so, das ganz zum Schluss ist eher so das Spiel, wo dass du verschiedene Charaktere besetzen kannst in irgendeiner Form, dann in der Welt was tun kannst mit denen, die haben Eigenschaften und damit halt irgendwie Rätsel und Aufgaben lösen, und dann gehst du durch die Screens durch. So wirkte das auf mich, dass es das sein will. Ja. Hört sich ein bisschen an wie Lost Vikings, aber wahrscheinlich nicht. Ja, so tendenziell schon so, mit mehr Text und mehr Story und ein bisschen mehr Freiheit gefühlt, aber schon so ein Goblins Lost Vikings Feel hatte ich. Oh ja, Goblin. Aber vielleicht ist es auch eher so wie Night in the Woods, wer weiß. Hm. Wer weiß. Ja, man kann leveln, ganz, ganz nervig leveln kann man mit allem, was man macht. Das nervt ein bisschen schon von Anfang an. Also, was ist eigentlich aus diesem Pseudoschach-Kingdom-Dings da geworden, das Asher Vollmer mal geprototypt hat? Near Towns oder Near Towns? Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Das hat er auf Eis gelegt, weil er irgendwie nicht den letzten Kick gefunden hat. Schade. Ja. Nun ja, nun denn, kommen wir von Spielen zu einer App, die tatsächlich nützliche Dinge macht auch, nämlich Scriptable. Scriptable ist eine App für iOS, mit der man kleine JavaScripte schreiben kann, die auch auf iOS-Features zugreifen können. Das heißt, es gibt da Abstraktionen für mehrere Frameworks, unter anderem Kalender und Contacts und der ganze Kram. Und das der Clou an der Sache ist, dass man das dann auch via Siri-Shortcuts ansteuern kann. Sprich, man kann mit Siri-Shortcuts beliebigen JavaScript-Code ausführen. Und das eröffnet durchaus noch einiges an Perspektiven für diese Shortcuts, finde ich. Und das sieht nach einer guten App aus. Also ein bisschen wie Pythonista, nur mit JavaScript. Ja, und halt besserer Shortcut-Anbindung. Das klingt nach einer Ich weiß nicht, wie Pythonista jetzt mitgewachsen ist. Aber so, ja. Mhm. Weil das war ja früher so das iPad-Power-User, dann machst du eben in dem Python-Ding deine Workflows und da kommst du auch rein und raus. Ja. Nutzt du es auch oder hast du es nur so als... Ich habe es mir jetzt diese Woche runtergeladen und habe ein bisschen damit rumgespielt, aber ich mache noch nichts Produktives damit. Okay. Aber jetzt die Frage, also du hattest ja früher mal so eine Phase, wo du gemeint hast, hey, mein iPad ist mein Computer, gerne, und du bist ja da oft drauf gehüpft. Bist du dann da auch geblieben oder ist dein Computer also noch da? Ich habe tatsächlich Python-Skripte, habe ich vermehrt auf meinem iPad geschrieben. Das hat gut funktioniert. Aber jenseits dessen ist es halt immer ein bisschen schwieriger. Ich habe eine Zeit lang auch versucht, mit meinem iPad Elixir zu entwickeln und dann halt mit Blink und einem Texteditor, der per SFTP auf einem Server ist, irgendwie dann meine Skripte zu editieren. Aber es ist halt, es fühlt sich halt schon noch so ein bisschen von hinten durch die Faust ins Auge an. Es ist schön, nur das iPad mitnehmen zu müssen, aber es gleichzeitig kauft man da sich dadurch halt irgendwie diverse andere Probleme ein. Ich glaube, das ist nicht wirklich praxistauglich. Okay. Und bist du auf dem Homebuttonlosen iPad schon oder bist du noch auf? Ich bin auf dem Homebuttonlosen iPad. Okay. Ja, aber Scriptable durchaus eine Empfehlung und überhaupt auch mehr mit Siri-Shortcuts machen, ist, glaube ich, auch immer eine gute Sache. Da geht einiges. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich muss anders anfangen. Ich hatte viele meiner recurring Tasks, die ich so mache, sprich irgendwie den Katzenbrunnen jede Woche putzen und solche Sachen, hatte ich, oder meine Pillen morgens nehmen, hatte ich in Reminders. Und das Problem ist, Reminders ist nicht wirklich gut ansteuerbar aus Siri Shortcuts. Weil, warum auch? Ja, es sind ja beides Apple-Produkte, dass die miteinander gut reden können. Da hat irgendwie niemand aufgepasst. Sprich, man kann jetzt, wenn du einen Recurring Task hast, kann man nicht wirklich gut einfach den abhaken und ihn halt irgendwie auf die nächste Woche weitersetzen. Dann habe ich halt irgendwie jetzt mich umgeguckt und habe mir ein anderes, so ein Habit-Tracker runtergeladen, der heißt, glaube ich, Today. Und den kann man via Action-Ulls auch fernsteuern. Das heißt, du rufst halt irgendwie so eine Action-Ull auf, die du in der App gucken kannst und dann hakt dir deinen Task ab für heute. Und das kann man dann auch gut mit Siri Shortcuts und NFCs fernsteuern. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Katzenbrunnen unten einen NFC. Und wenn ich den Katzenbrunnen putze, dann halte ich einfach mein iPhone dran und dann hakt er das ab und ich muss erst nächste Woche wieder diesen Task erledigen. Genauso auf meiner Pillendose ist auch oben ein NFC draufgeklebt. Und dann kann ich jeden Morgen irgendwie da Bing machen und dann muss ich nicht mehr selber abhaken. Ich weiß, es ist ein bisschen dekadent, aber es ist, mir macht es Spaß. Verstehe. Solange du nicht immer die Animationen abbrechen musst, ist das völlig in Ordnung. Marcel ist, also ich weiß nicht, wann das wieder aufhört, aber eigentlich Marcels Leben ist, das Branding-Momente in seinem Leben, das ist schwierig. Aber was ich ja verwunderlich finde, wir kommen ja später noch, Spoiler, zu unseren Favoriten 2019 und da ist Death Stranding nicht dabei, bei niemand. Ja. Aber Da sprechen wir später noch drüber. Vorher geht's noch über die aktuellen Spiele, nämlich House of Da Vinci 2 für iOS. Gestern gelandet oder heute, weiß ich gar nicht. House of Da Vinci 2. Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Fireproof ist ja die Firma, die bekannt geworden ist durch die The Room-Reihe für iOS, die ja schon Jahre alt ist und immer wieder gute Unterhaltung gerade so um Weihnachten rum geboten hat. Fireproof hat jetzt angekündigt, eine VR-Version von The Room zu machen. Also ich glaube, ein neues Spiel. Das wird, glaube ich, kein Remake oder so. Mal sehen. Ist auf jeden Fall spannend. Heißt aber auch, dass wir Handynutzer darauf verzichten müssen, erstmal auf The Room. Vor 2 Jahren ist House of Da Vinci, naja, in die Lücke würde ich nicht sagen gesprungen, sondern sie haben sich halt an The Room angelehnt. Und ich bin ja meistens sehr, sehr skeptisch, was dieses andere Dinge übernehmen angeht, aber die haben wirklich Qualität abgeliefert und ich glaube, nach 10 Jahren oder 8 Jahren so einer Spielereihe kann man durchaus auch von einem Genre sprechen. Und haben da ein gutes Spiel abgeliefert und jetzt kommt der Nachfolger gerade raus. Ich habe erst 1 Minute reinspielen können, die war ganz unterhaltsam. Wird, glaube ich, auch wieder eine gute Qualität haben und ist eine Empfehlung, wenn man sich noch im Paid App Store rumtummeln möchte. Wenn man sich da noch tummeln möchte. Und eben sowas wie The Room vermisst. Weil es war wirklich die. Ich kann mich erinnern, in dem Jahr, wo das erste House of Da Vinci kam, gab es noch ein anderes Spiel, was so roomig sein wollte. Das war ziemlich schlecht. Also die haben wirklich gute Produktionsvalues gehabt. Gut, gut. Der nächste Titel auf der Agenda ist ein Spiel, das auch schon lange auf meiner List of Shame steht und das ich auch gerne mal irgendwie noch antesten würde. Wer von euch hat denn Hitman gespielt? Ja, interessanterweise wir beide. Ah, beide. Weil, also, ja, das war so, wir haben die erste oder die zweite Mission, ich weiß nicht, ob Marcel noch weitergespielt hat, aber so, nee. Ich war zu Besuch und dann haben wir dieses mal eine, die letzte Trainingsmission gefühlt, haben wir 3-mal gespielt oder so. Also okay. Die Hintergrundgeschichte ist PlayStation Pro, nee, wie heißt das? Ich vergesse Now und Pro und wir haben es halt umsonst bekommen. Wie heißt das? Es gab es dieses Plus. Jahr umsonst. Und wirklich, wirklich gar nichts interessiert hat von den Sachen, die ich dieses Jahr umsonst über Plus gekriegt habe. Außer gerade mal Hitman habe ich da mal reingeguckt und bin aber sofort stecken geblieben, weil ich hatte keine Lust, mir die Texte durchzulesen und so weiter. Und zu zweit ist es ja oft so, ist man in einer anderen Stimmung und dann durfte Dom die Mechanismen verstehen. Und ja, dann haben wir 2 Missionen gespielt, aber Tutorial immer noch. Aber war ganz lustig. Also Hitman, der Witz an dem Spiel ist, man hat so eine Art Setup von es kann eine Party sein oder eine Rennstrecke oder ein Casino, also da passiert irgendwas. Da gibt's Protagonisten, also Leute, die da sind und irgendwas tun. Zum Beispiel der Bösewicht, den wir abschießen sollen als Hitman, also man kriegt immer so ein Ziel, der macht da ein Juwelengeschäft während dieser Mission und flieht dann in einem Wagen. Das heißt, ich habe sozusagen eine durchgeskriptete Zeit, in der Dinge passieren. Und in der kann ich mich eben durch diesen Schauplatz bewegen und jedes Mal, wenn ich einen Versuch starte, passieren die gleichen Dinge zur gleichen Zeit. Und es ist halt eins dieser Spiele, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind, wo du eine Aufgabe auf viele verschiedene Wege lösen kannst. Also in der ersten Mission ist es, du kannst dich da durchschleichen. Du kannst was Suppe ich ganz interessant finde an der Stelle, ja, weil so vom Konzept her ist es das, was hat Hitman das gemacht, was ich mir von Assassin's Creed gewünscht hätte. So. Also ja, du hast ja diesen einen Anschlag oder diese eine Sache, die du so machen willst und bei Assassin's Creed hast du irgendwie dieses komische Open-World-Spiel, wo du jetzt auch nicht, also wo du so komplett frei bist und kaum was Auswirkungen hat, gefühlt, aber alles irgendwie dann immer ein absurderes Spiel wird. Und bei Hitman ist es halt so, okay, du scoutest hier und probierst halt mal den einen und den anderen Weg und die verschiedenen Sachen und kannst die so ein bisschen ausprobieren, zurückladen, wieder an einen Moment kurz davor und bist zumindest in dem Tutorial sehr, sehr stark, oh, wir haben zwei Levelspiele, stimmt, encouraged, so halt mehrere Wege wirklich auszuprobieren und die passieren dann halt, da passiert halt auch was anderes und das was mir irgendwie so, das, was ich mir dachte, Assassin's Creed wäre es gewesen, Hitman ist es. So, aber halt gefühlt trotzdem noch ein bisschen zu technisch limitiert. So, es ist schon schön, so, aber es ist irgendwie so, also gerade heutzutage könnte man das nochmal mit einem ordentlichen Batzen an die Charaktere und alles macht mehr Sinn und es ist runder und du hast noch geilere Grafik und sowas machen. Es ist schon so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen oldschool an, das jetzt zu spielen. Es ist ja auch schon irgendwie so ein Remastered sonst irgendwas. Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist halt so ein bisschen zu hölzern für den Ansatz. Aber also sehr guter Vertreter. Ich bin sehr gewillt, dieses Spiel hier auch mal wirklich durchzuspielen, glaube ich, weil es ist nicht so holzig, dass es keinen Spaß macht. Kam da jetzt nicht auch gerade ein Nachfolger? Also ja, das war der Grund, warum, 2018 kam der Nachfolger. Das war der Grund, warum Hitman wahrscheinlich in dem Bundle war, weil zu der Zeit dann eben auch der Nachfolger kam. Und damit wollten sie es nochmal promoten. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, ist das schon eine Art Reboot der Reihe oder so. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Das war irgendwie so dieser episodische Reboot, den sie da gemacht haben. Und der zweite Teil kam Ende 2018. Und kleine Anekdote, sie haben den gleichen Fehler gemacht wie Volume, was ja auch so ein Schleichspiel ist, von Bissell. Da gibt es eine Rahmenstory. Und die Rahmenstory interessiert auch wirklich überhaupt niemanden. Also, dass da Ressourcen reingeflossen sind. Weil diese Zwischenanimationsszenen sind gar nicht schlecht gerendert. Die sehen viel besser aus als das Spiel selber. Aber das nervt halt, dass da Ressourcen reingeflossen sind. Lass mich die Story raten anhand eines Details, das ich weiß von diesem Spiel, nämlich, dass dieser Assassin hinten einen Barcode tätowiert hat. Er ist irgendwie ein Klon oder so. Ich kenne die Story nicht. Okay, schade. Ich habe tatsächlich auch bloß die Tutorial-Mission gesehen bis jetzt. Aber vielleicht ist er ein Klon. Wir werden vielleicht nie erfahren. Ja. Also, aber das liegt mir sehr nahe, dass ich Hitman 2 vielleicht später irgendwann mal auch mal angucke. Nachdem das erste Hitman durch ist. Ein Hit war. Vielleicht ist er auch kein Klon, sondern einfach Cargo. Ja. Du musst ihn einfach nur delivern. Marcel, was hat Hideo Kojima mit dir gemacht? Ja. Spiel bloß nicht Metal Gear. Ich hab Tim Rogers gehört. Bloß nicht. Der mit Bennett Foddy über The Stranding gesprochen hat. Und Bennett, also dazu muss ich sagen, es gibt ein Video, wo Tim Rogers mit Bennett Foddy, also Getting Over It, The Stranding spielt. Und Bennett Foddy muss Pakete ausliefern ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ohne Exoskelett, ohne Truck und nix und soll eine Autobahn bauen. Und das ist fast unmöglich. Also mehr oder weniger als Strafe, so Purgatory, Fegefeuer für Getting Over It. Und Quap halt auch, ja. Genau, und da erzählt Tim Rogers, dass Hideo Kojima gar nicht Hideo Kojima ausgesprochen wird, sondern Hideo Kojima oder Hideo Kojima, genau. Weiß nicht, ich würde das jetzt, also Kojima ist glaube ich schon richtig, aber es ist Hideo. Hideo. Ich sag, seitdem Wawe in Deutschland Werbung macht mit Huawei, ist mir das alles wurscht. Ist alles vorbei. Ihr kennt mir mal Huawei weiß. Ja. Oder so. Ich habe nur chronistisch abgeliefert. Gut. Ja. Eigentlich heißt er ja Kojima Hideo. Und der Name hat ja auch was damit zu tun, dass der Schleichspiele macht, oder? Weil die Namen das immer sprechen. Ich habe nicht nachgeguckt. Wegen Hyde. Ach so, na ja, okay, vielleicht. Es gibt, ganz ehrlich, es gibt in Death Stranding schlimmere Namensherleitungen und die werden dir dann auch noch erklärt irgendwie in der Story. Ja. Also, Game Dev Man. Ja, solche Sachen. Game Dev Man. Game Dev Man. Ja, Game Dev Man. Ja. P- Pipi-Kacker-Man. Nein, hören wir auf damit. Kleiner Dreiman. Ja, kleiner Dreiman. Kommen wir an dieser Stelle zum Nachklapp. Und der ist jetzt traditionell, weil es ja eine der letzten Folgen dieses Jahres ist, naturgemäß, unsere Favoriten aus 2019, dem Jahr, das sich zu Ende neigt. Und wir fangen an mit Marcel. Ja, im Grunde habe ich gemerkt, könnte ich auch einfach die Favoriten von aus dem Herbst nennen, weil das Jahr für mich sehr enttäuschend war. Zu Beginn. Eine Ausnahme war natürlich Baba Is You und Plague Tale Innocence. Aber die richtigen Knaller für mich kamen am Ende des Jahres. Ich habe mal 4 Kategorien gemacht. Und zwar VR. Interessanterweise ist Beat Saber erst dieses Jahr erschienen auf PlayStation. Das war vorher im Early Access auf PC. Aber Early Access gilt nicht. Es ist ja auch eine Kontroverse, ob Minecraft in dieser Dekade erschienen ist oder nicht, weil das ja vorher schon im Early Access war. Ja. Und ich finde, bei Minecraft, das haben die Leute schon im Early Access gespielt. Ja. Naja, genau. Also Beat Saber ist mein VR-Spiel des Jahres mit weitem Abstand. Ich habe aber nicht so viel ausprobiert wie die letzten Jahre, muss ich sagen. Insofern kann es gut sein, dass mir was durch die Lappen gegangen ist. Ich glaube, ich habe dieses Jahr kein VR-Spiel gespielt, obwohl ich irgendwo eine Oculus habe. Eieiei. Aber du hast nicht die Standalone-Oculus, oder? Was heißt Standalone? Nee, ich habe nicht. Nein, Quest. Ich habe die mit Kabel und PC. Genau, weil es gibt ja noch die Quest. Ja. Und die Go. Ja. Ja. Die Quest ist eigentlich schon, die Go zählt nicht so ganz. Ist eigentlich klar, für welche VR-Plattformen das Half-Life erscheinen wird? Wahrscheinlich nur Valve, oder? Nein, tatsächlich Cross-Plattform, selbst für die Quest. Also es ist irgendwie auf allem, was irgendwie VR macht. TM. Oh, also auf PlayStation. Das weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich ja mein erstes Half-Life spielen in meinem Leben. Also ich habe mich gewundert, wie viele Plattformen unterstützt werden, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob PlayStation dabei war. Gut, also VR, Dom, hast du noch irgendwas? Hast du überhaupt VR? VR ist sehr seltsam bei mir. Also ich habe Beat Saber, habe ich dir ja gezeigt. So. Stimmt, du hast mir das. Hast du ja erwähnt, genau. Hab ich gesagt, ja, das ist doch ein Marcells Fitnessspiel, wenn er schon immer so Fitness-Workouts macht mit seiner Uhr. Und weil es halt wirklich so gut funktioniert hat. Ansonsten habe ich einiges ausprobiert, das war aber alles nicht so sehr der Rede wert. Also dieses, wobei, war das auch dieses Jahr dieses Arte-Spiel mit dem See, mit dem Leuchtturm? Das war, glaube ich, ja, auch das dabei. Ja, dieses Jahr, glaube ich. Ja. Das ging, das war ganz nett, so ein ganz netter Snack, jetzt aber auch nicht so berauschend. Und ansonsten waren es eher so ein bisschen Enttäuschungen. Also so ein Rollenspiel habe ich ausprobiert, das hat so ein bisschen gesaugt. Moss fand ich ja ganz furchtbar, du fandst es sehr gut, aber ich fand es tragisch. Aber das kam letztes Jahr schon raus, Moss. Und ansonsten ist mir das irgendwie mit dieses VR-Aufsetzen mit der PlayStation, ich mach's halt nicht mehr großartig. Also, ja. Da müsste mich schon was sehr, sehr überzeugen wieder. Was aber ganz interessant ist, es gab ja schon so Dinge auch, die das getan haben. Also das Original Batman Adventure fand ich zum Beispiel sehr, sehr intriguing an der Stelle. Aber ich habe jetzt seitdem eigentlich nichts mehr gesehen. So seit. Naja, dieses Jahr ist ja ein bisschen tragisch. Dieses Jahr ist ja Blood and Truth erschienen, also der AAA VR-Titel, den fand ich grauenhaft. Grauenhaft. Der hat eigentlich sowas versprochen wie Batman VR, aber ne. Also gar nicht. Also so mit Rumballern und so Zeug, aber es hat gar nicht funktioniert. Was ich noch herausheben möchte, ist tatsächlich Sculpture VR. Das ist aber kein Spiel. Damit kann ich Skulpturen machen, also Voxel. Das ist super toll. Und was mich auch noch sehr enttäuscht hat, war Dreams. Ich weiß ja nicht, und zwar, weil es noch gar nicht VR ist, merke ich gerade wieder. Vielleicht ist es jetzt schon VR, das ist schon lange her. Ja, das kann sein. Genau, das war auch Anfang des Jahres. No Man's Sky habe ich mir kurz angeguckt, das hat mir aber auch nicht so. Da war ich auch super enttäuscht. No Man's Sky wollte ich auch nochmal, hey, geil, ich wollte es immer in VR, sieht gar nicht so toll aus. Star Trek Bridge Crew müsste man mal ausprobieren, fällt mir hier ein. So das habe ich. Ich hatte aber noch niemanden gehabt, mit dem ich spielen kann. Das geht in VR eben, das müssen wir doch mal probieren können. Gerade wenn man eben, wahrscheinlich ist das zu dritt oder so eigentlich, oder? Das heißt, wenn man zu zweit sich schon kennt, ist doch schon gar nicht schlecht. Energie. Das könnte man mal, aber so alles andere, Nee, leider nicht. Leider nicht. Habe ich nicht mehr ausgepackt. Ja. Ja. Also kurze Anmerkung. Dreams ist immer noch in Early Access. Ja, aber die Frage ist, ob die VR-Version mittlerweile dabei ist. Das sieht nicht so aus. Ja, weil da bin ich ja total reingefallen. Mir war ja klar, das gibt's nur für VR. Hätte Spaß gemacht, gell? Ja. Naja. Also es kommen auch absurde Dinge jetzt demnächst. Es kommt ein Groundhog Day. Das ist Groundhog bestimmt Day? Schlecht, aber ja. Groundhog also eine Movie-Lizenz, Groundhog Day, Virtual Reality Game? Mit Parallelwelt, nicht wirklich Movie-Lizenz. Also nicht, ist nicht auch gerade Dr. Who erschienen, VR? Das kann ganz schlimm werden. Dr. Who VR. Ich merke, ich muss mal wieder in den Dr. Who VR gucken. Ist irgendwas erschienen. Aber ich war zu faul, reinzugucken. Ha. Ihr merkt hier, der irgendwie VR-Podcast, der hat noch Verbesserungspotenzial. Ja, gehen wir mal The weiter. The Edge of Time. Gehen wir mal weiter zu iOS und da muss ich ja sagen, selten ein Jahr, wo es mir so schwer fiel. Also Anfang, auch erste Hälfte, ganz wenig gekommen, was mich irgendwie begeistert hätte. Und auch trotz Apple Arcade ist die Auswahl jetzt wenig da, wo ich sagen würde, dass ich kann mich gar nicht entscheiden. Und da gab es durchaus Jahre, wo ich mich schwer entscheiden konnte. Ich habe jetzt mal gefühlt Pilgrims hoch gepusht, weil ich das auch durchgespielt habe und gern durchgespielt habe. Ganz am Anfang des Jahres gab es noch Imaginary, das war so eine Geschichte, die halt viel mit dem iPhone auch gemacht hat, mit den Sensoren des iPhones und so, das fand ich auch noch ganz nett. Aber viel gab es dieses Jahr einfach nicht. Vielleicht Mosaik noch, aber nee, ich lege mich auf Pilgrims jetzt mal fest. Habt ihr überhaupt iOS-Spiele, die ihr nominieren würdet? Minecraft. Aber das ist doch schon so alt. Also es ist für mich tatsächlich einer der Titel dieses Jahr für mich gewesen, weil ich angefangen habe, Minecraft auf iOS zu spielen und hauptsächlich auf dem iPad natürlich, aber auch auf meinem Telefon und es ist irgendwie, ja, mir macht Spaß und es ist einer der Titel gewesen, die ich tatsächlich am meisten gespielt habe dieses Jahr. Das ist ja lustig, Martin, weil ich habe das auf Switch geholt dieses Jahr, weil ich mal wieder Lust hatte auf und irgendwie für Switch gab es dann irgendwann im April nichts, was ich wollte. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass die Loren-Steuerung mit Redstone immer noch kaputt ist und man es nicht schaffen kann, eine automatische U-Bahn zu bauen. Und dann war ich sauer. Ja. Ich habe es mir auch für Switch gekauft, weil ich dachte, oh, das ist vielleicht besser, als es irgendwie mein iPad und einen Game-Controller mitzuschleppen. Dann fiel mir allerdings auf, dass ich mit der Switch-Version keine eigenen Server benutzen kann. Das ist die einzige Plattform, wo man keine Custom-Server benutzen kann. Und dann war das auch wieder gestorben für mich. Mhm. Mir fällt auf, ich habe Dungeon Master 2K gekauft und nicht gespielt. Ich habe es vielleicht erwähnt jetzt auch nochmal, aber ich wollte es unbedingt nochmal spielen. So, vielleicht mal, aber es ist eine ganz schlechte Bewertung. Wahrscheinlich ist die Steuerung einfach nur furchtbar oder speichert nicht. Aber was ich sagen muss, leider in der Liste, ich habe mal in meiner Purchase-Liste auf dem iPhone durchgeguckt. Oh ja. Das Spiel, das ich am längsten gespielt habe, war, glaube ich, vor allem auch, weil es war mein erster wirklicher Klicker, war Spaceplan. Ja, nice. Bei Spaceplan, also ich habe halt bis auf den Browser Klicker mit den Büroklammern hatte ich noch keinen einzigen Klicker irgendwie gespielt und dann im Endeffekt eigentlich die Kombination aus sowohl Spaceplan als auch der Klicker im Mosaik ist, glaube ich, durchaus meine iOS-Spielzeit dieses Jahr hat vorne dran. Schwierig dann, wenn man da ernsthaft was bewerten will natürlich, aber ja. Spaceplan war definitiv, also ist ja Remaster von der Browser-Version, aber war definitiv auch einer der iOS-Titel für mich dieses Jahr. Ja, okay. wer will weiter? Was haben wir jetzt durch? VR haben wir durch und iOS haben wir durch erstmal. Ja. So ein bisschen, was machen wir denn? Machen wir iOS dann noch? Wollen wir über Apple Arcade reden? Oder? Ich glaube, wir können zum Abschluss über Apple Arcade schimpfen. Kategorie Worst Disappointments dieses Jahr. Lass uns okay, doch vorher noch die guten Dinge abfrühstücken. Da bin ich natürlich für meinen Steam-Kauf, der mir einen Handgelenksschaden zugelegt hat, weil ich so viel gespielt habe. Und der im Early Access war zwar schon letztes Jahr, aber erst dieses Jahr erschienen ist, der Slay the Spire für Steam und dann auch Switch. Da kann man auch vielleicht mit der Switch noch drüber die Überleitung finden. Slay the Spire für mich immer noch eins der ganz großen an der Stelle. Das hat mich so reingefuchst. Das haue ich auch jetzt ab und zu mal wieder raus. Die Partien dauern halt leider 1,5 Stunden. Das ist ein bisschen nervig. Oder eine Stunde, wenn man schnell spielt. Ein bisschen zu lang, aber ansonsten großartig, dieses Deckbuilding-Game, das aber so der Deckbuilding-Roguelike, der für meine Begriffe einen sehr schönen Einstieg hat und eine ganz schön austarierte Geschichte, haben sie gut gemacht. Ja, gefällt mir sehr gut. Das ist mein Steam-Game. Und eben auch auf der Switch jetzt, hauptsächlich auf der Switch, das ist angenehmer fürs Handgelenk, da kriegt man nicht so leicht Carpal Tunnel und ich habe auch wieder meine Carpal Tunnel Maus hier ausgepackt, aus anderen Gründen jetzt, mehr so wegen mit Baby am Computer arbeiten, das ist auch einfacher mit der Senkrecht-Maus, die man ein bisschen seitlich hält. Und dann würde ich aber schon so die Kurve zur Switch kriegen und die Switch hat für mich in diesem Jahr mit Baba Is You und Luigi's Mansion zwei grandiose Top-Titel bekommen. Das eine ist Baba Is You selber, weil saugeiles Konzept und hätte früher schon da sein können. Warum hat es noch keiner gemacht und so schön durchdekliniert? Ich habe es immer noch nicht ganz zu Ende gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich es noch ganz zu Ende spielen werde. So, wenn der erste Flow mal wirklich durch ist, ist die Frage, ob man es nochmal auspackt. Weiß ich nicht. Könnte ich aber mir vorstellen mit ein bisschen Ruhe. Und Luigi's Mansion, vor kurzem auch erwähnt, ist einfach ein putziges, tolles, grafisch toll gemachtes, sehr rundes, einfach handwerklich so fantastisches Spiel. Das ist deswegen eine Empfehlung. So. Mhm. Das ist mein Switch-Content. Vielleicht noch ganz kurz zu Baba Is You. Und zwar ist ja ein hochgehandelter Kandidat gewesen, auch für mich. Mhm. Ist dann Ende des Jahres bei mir etwas hinten übergefallen. Was hauptsächlich daran liegt, an der Level-Progression, die Baba Is You hat, die nicht für mich den Incentive geschaffen hat, da nochmal zurückzukehren. Sondern ich muss halt, jedes einzelne Level ist hart, sie haben wenig miteinander zu tun, ich bin nicht mehr in der Denke drin. Ich habe es ein, zwei Mal probiert, wieder zurückzukehren, das hat aber nicht funktioniert. Das fand ich ein bisschen schade, weil an sich, also auch gerade der Anfang von Baba Is You ist halt sehr genial. Ja, aber wie Dom gerade schon meinte, es ist halt einfach so eine geniale Idee und man wundert sich, warum sonst niemand gemacht hat. Das stimmt. Und dementsprechend ist es einfach für mich schon auch einer der Top-Titel dieses Jahr. Ich bin ja froh, dass ihr den nominiert habt. ansonsten, die Switch war für mich eher irritierend, weil ich mag das Gerät, ich bin sehr enthusiastisch rangegangen, aber sehr viel habe ich dann da gar nicht gefunden. Also ich habe Hyper Light Drifter recht weit gespielt, Ape Out habe ich durchgespielt, Baba Is You habe ich angefangen, also ich habe auch wenig durchgespielt. Zelda habe ich jetzt dieses Jahr angefangen, war auch nett, aber hat mich nicht super duper begeistert. Ach so, du hast Breath of the Wild nicht wirklich durchgespielt? Nee. Ich bin voll davon irgendwann ausgegangen, dass irgendwann fand ich es lahm und hab aufgehört. Echt? Mir hat's Spaß gemacht, aber irgendwann war so, ich finde Breath of the Wild schon auch recht leer. Ich weiß, das ist eine böse Kritik, weil alle so fantastisch das finden, dass es eben nicht so leer ist, sondern man immer alles sieht, aber ja, da ist mir, weiß ich nicht. Und dann doch wiederholt sich viel mit diesen, mit den Lagerfeuern und immer den gleichen Kämpfen da und so weiter. Also so, das Tollste an Zelda fand ich diese eine Insel, die ich da entdeckt habe, wo das Spiel so ganz umgekrempelt wird. Aber da gab es gar nicht so viel davon, fand ich. Trotzdem, hat mir Spaß gemacht. Was ich dann noch durchgespielt habe, war Link's Awakening. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber war so ein Snack, an den ich dann ab dem Tag nicht mehr gedacht habe. Das war nicht so ein Spiel, wo ich 3 Stunden noch einen Nachklapp machen möchte. Verstehe. Ist bei mir auch schnell verschwunden. So. Genau. Und ansonsten Luigi's Mansion habe ich mir überlegt jetzt gerade nach Death Stranding und dann war der Nintendo-Preis einfach der Blocker. Die 60 Euro sind nichts für dich. Ja. Nein, doch, aber Nintendo macht halt so klassisch Spiele, die 40 Euro kosten sollten, dann aber 60 kosten. Dann Ja. Also ich weiß nicht, warum ich auch das Gefühl habe. Ich habe ja zum Beispiel letzte Woche für Lost Ember 30 Euro ausgegeben. Hm. Das hätte ich jetzt, naja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie fühlt sich's komisch an. Also bei mir ist eher mittlerweile das Problem, dass ich weiß, ich will nicht 60 Euro für ein Spiel ausgeben, dass ich dann eh wieder nicht spiele, weil ich keine Zeit habe und meine Liste mit Spielen, die ich spielen will, eigentlich eh schon so lange ist. Ja. Dafür habe ich zu viel abgebrochen auf der Switch, ganz ehrlich. Mhm. Und nicht weitergespielt. Mhm. Ja, aber du hast schon relativ viel gespielt, auch so Goose Game hast du ja auch noch gespielt. Und stimmt, Goose Game habe ich auch nur angespielt. Irgendwas vergessen wir jetzt auch noch. Wir wollten Overcooked, aber Overcooked war uns zu scheiße. Warum habe ich Goose Game nicht nominiert? Also ich nominiere Goose Game nach. Ja, Goose Game ist für mich eins dieser Spiele, die in meiner Fantasie ganz toll sind, und wenn die richtige Situation da ist, sind die auch ganz toll. Also das gemeinsam zu spielen, finde ich super, aber da habe ich keine Motivation, das allein zu spielen. Hm. Hollow Knight hast du natürlich nicht auf der Switch gespielt, gell? Das ist natürlich aber die Switch-Version. Ja, Hollow Knight, ich kann nicht jedes Jahr Hollow Knight nominieren. Dead Cells hast du auch nicht gespielt, oder? Weil Dead Cells war für mich auch noch so ein... Dead Cells habe ich gespielt. So ein längerer Switch-Run. Also da waren das die Switch war mal lustig, länger aber hat mich nicht langfristig gecatcht. Ich habe The Last Tree mir gekauft, das hat gar nicht funktioniert. Bei mir ist so ein Fuchs, der durch die Gegend läuft, erinnert fast ein bisschen an Lost Ember, aber das hat noch weniger. Ich habe mir das Okami Remake, damit ich es endlich mal spiele, wieder mal besorgt und immer noch nicht gespielt. Also ein bisschen weiter gespielt als sonst, aber nicht. Das wirklich der Remaster von Okami ist das mittlerweile. Ja. Also Gris habe ich nochmal auf der Switch durchgespielt. Das ist ja jetzt gerade für die PlayStation auch nochmal rausgekommen. Was gab's denn noch so? Ich fand es gar nicht so einfach. Das wird sich sicher in Zukunft ändern, weil dann halt frische Spiele kommen. Es war halt jetzt ganz viel Backkatalog, der für die Switch gekommen ist. Also ich finde ganz, also von der persönlichen Meinung her, als Nintendo-Plattform ist für mich die Switch eine der, mit den meisten Spielen, die ich dafür habe und gespielt habe. Ja, das ist die beste Nintendo-Plattform. Weil für mich persönlich war es immer, war eigentlich die Nintendo-Konsole immer nur ein Nintendo Abspielgerät. Also Mario, Zelda, Metroid, ja schon fast Punkt, oder? Danach vielleicht auch eins von anderen Nintendo-Spielen. Animal Crossing, Pokémon. Nee. Aber so, es war der Hardware-Dongle zu den Nintendo-Spielen für mich immer. Und die Switch ist es zum ersten Mal jetzt wirklich nicht. So, die Switch ist für mich jetzt mehr. Und das finde ich schön. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und dann kommt Triple A. Ja, dann kommt Triple A, würde ich mal sagen. Da spiele ich ja im Jahr ganz wenig Spiele. Also dieses Jahr waren es 2, glaube ich, bloß. Ja? War Redemption schon vorher? Das war letztes Jahr, Red Dead Redemption. Ja, das haben wir eh nicht gespielt. Das 2. Ich habe es dieses Jahr nochmal probiert. Nee, ich komme nicht rein. Ich habe ja dieses Jahr viel Triple A gespielt, aber halt Klassiker. Bioshock und Uncharted, die ganze Reihe, und Last of Us zum ersten Mal durchgespielt. Insofern, ich habe schon AAA gespielt, aber von den neuen lediglich Control und Death Stranding. Und das war, AA halt das Pestspiel. Wie hieß es? Ich habe es vorhin schon genannt. Ah ja, ich hätte es fast A Rat's Tale gesagt, aber das ist fand nicht ja, richtig. A Plague Tale Innocence. Ja. Das fand ich auch ganz nett. Also Control hat einen großen Platz in meinem Herzen gefunden. Einfach, weil ich dieses ganze weirden Kram gerne mochte. Dieses ganze Setting, dieses Haus und so weiter, das war schon sehr cool. Habe ich ja auch 2-mal gespielt. Und Death Stranding hat aber auch einen großen Platz gefunden, aber einen anderen. Und ich habe mich für Control entschieden. Verstehe. Was mich ja immer noch so ein bisschen traurig stimmt, ist, ich würde eigentlich gerne Control spielen, aber ich traue mich nicht, es zu kaufen, weil ich nicht weiß, ob es auf meiner PlayStation halbwegs läuft. Ich weiß auch nicht, wie die Update-Sache jetzt gelaufen ist. Aber es ist tatsächlich, das muss man vielleicht auch dazu sagen, 2019 war das Jahr, wo die originale PlayStation abandoned wurde von den Herstellern. Also es ist zum ersten Mal so, dass es nicht gesagt ist, dass die Spiele auch da laufen. Und es bezieht sich nicht nur auf die AAA-Grafikbretter. Oh Gott, ich hasse dieses Wort. Das ist so ein deutscher Spielejournalismus-Wort. Ich habe das noch nie gehört. Brett. Grafikbrett kennst du nicht? Nee. Nein? Na gut. Genau, also sondern es bezieht sich auch auf die Indie-Spiele. Also die werden nur noch für die Pro optimiert. Ja. Ja, das ist irgendwie total. Du musst auf die 5 warten, glaube ich. Ja, das ist eine totale dumme Situation, weil dir, jetzt willst du natürlich auch keine Pro mehr kaufen. Ja, von Control kommen natürlich jetzt dann noch DLCs. Ich bin sehr gespannt, ob ich dann überhaupt noch motiviert bin wieder. Aber mal sehen. Genau, und Death Stranding war für mich ein totaler Überraschungserfolg, weil es ganz anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Es überrascht mich auch total, dass es für dich ein Erfolg ist. Also, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es ein Spiel für dich ist. Ich dachte ja, das ist was für mich so ganz Fringe-mäßig, ganz am Rande würde mir gerade, also weil Kojima ein bisschen mainstreamiger ist als mit Metal Gear. Metal Gear kenne ich aber nicht. Ich dachte halt, im Mittelpunkt steht diese ganze Mystery, Horror, Science-Fiction-Ding. Aber mir macht ja tatsächlich das Spiel spielmechanisch auch Spaß. Tja. Ja. Was AAA angeht. Sekiro habe ich nicht gespielt. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ist irgendwie, ich ja auch kaum. Aber es ist trotzdem mein AAA-Spiel dieses Jahr. Ich muss das noch fertig spielen. Aber das mache ich dann so, wie ich auch Dark Souls gespielt habe. Nämlich irgendwann, wenn es keinen mehr interessiert. Aber so, was ich gespielt habe von Sekiro ist definitiv, ist das genau richtig für mich. Es ist halt einfach nur was, wo man sich dran festbeißen muss und irgendwie Zeit haben muss für. Und das habe ich mir momentan noch nicht gegönnt. Aber ich bin froh, dass ich es habe. In meinem Kopf ist Sekiro immer so ein AAA Cuphead. Und das ist der Grund, warum ich es mir nicht kaufe, weil ich denke mir, ja, das sind halt Bossfights. Ich keinen Bock drauf. Ist das richtig? Da ist bedingt was dran. Also Cuphead kaufe ich mir aus diesem Grund auch nicht, weil mir das zu sehr auf, das ist schwer und deswegen ist es gut irgendwie gebrandet ist, was glaube ich auch nicht stimmt. Aber bei Sekiro weiß ich halt, es ist jetzt nicht, also da ist es kommt halt aus dieser Legacy von FromSoft-Spielen, die halt immer gehypt werden von Gamern, Anführungszeichen, groß G, als das ist so schwer und deswegen ist es Hardcore und deswegen ist es was für richtige Männer oder so. Und ich ignoriere diesen Narrativ halt komplett und finde das dann irgendwie auch schön, ohne jetzt irgendwie mich an diesem Hardcore-Aspekt aufzugeilen. Aber ja, es ist schon ein Spiel, das sich im Wesentlichen um Bosskämpfe dreht und halt auch die Komponente ist halt irgendwie im Spiel zu wachsen und dann an den Bosskämpfen irgendwann nicht mehr zu scheitern. So, das muss man halt mögen. Wenn du das nicht magst, ist es wahrscheinlich kein Spiel für dich. Ja. Interessant. Das Star Wars Jedi Fallen Order hat keiner von euch gespielt, oder? Nee. Mich schreckt halt das Star Wars Thema ab. Ich habe kein einziges Star Wars Game gespielt. So seit X-Wing auf der PC-Seite und der einen Video Rails Shooter, wie hieß es? Rebellion irgendwas. Habe ich es nicht mehr, habe ich kein Star Wars Game mehr gespielt, das zieht mich auch nicht rein. Ich habe mal ein bisschen Dinge mal ein bisschen angespielt und geguckt und optisch sind die schön und die sind inzwischen ja wirklich schon so auf Filmqualität und auch mit alles toll, aber irgendwie, nee, nichts für mich. Also da ist genau das, was ich irgendwie nicht, also ich habe irgendwie ein paar Szenen davon gesehen und fand die jetzt optisch überhaupt nicht ansprechend. Das wirkte irgendwie auf mich relativ hölzern, gerade die Animation. Und deswegen habe ich dann auch gar nicht weiter geforscht, um was es eigentlich geht und was man da eigentlich macht und habe das so abgestempelt, als okay, das musste ich nicht näher interessieren. Aber vielleicht habe ich auch einfach Szenen gesehen, die jetzt nicht repräsentativ waren. Zurück dann nochmal zu den AAA-Titeln bei meiner Seite her. Also ich fand Control auch, ist auch mein AAA-Titel. auch total aus dem Blauen heraus. Ich habe das ja nicht mehr verfolgt, dass es irgendwie kommt, sondern habe mich da von Marcel links überholt und dann zack, musste das gespielt werden. Und das war es auch wirklich wert und toll. Was mich ein bisschen wundert, was mein AAA-Titel sein sollte eigentlich als alter Fallout-Fan, ist natürlich Outer Worlds. Ah ja, ja, ja. Und ich müsste das ja auch wirklich mögen und ich habe es ja auch gekauft und ich mag es ja, glaube ich, auch, aber ich bin nicht in der Stimmung. Deshalb kann ich es noch nicht sagen. Ich glaube schon, das ist so vom Titel her, ist es schon was für mich und ich weiß noch nicht so genau, ob mir die Nicht-Fallout-Welt genug eigenen Charme hat. Also sie ist eigentlich schon so gut gemacht, so vom Einstieg her, dass ich denke, könnte sein, aber das müsste es eigentlich sein. Und noch eine andere Geschichte, ich bin halt echt so Overwatch verhaftet. Ich habe, das ist jetzt, warum ist es jetzt erwähnt, ist, was für die Switch rausgekommen ist, meinetwegen kann man es dieses Jahr auch erwähnen. Aber vor allem, weil ich Overwatch halt jetzt inzwischen, das funktioniert einfach. Das fand ich das Schöne bei Overwatch. Das ist wirklich so, obwohl es so ein Multiplayer-Titel ist, ist sowas, was für mich eigentlich Team Fortress 2, glaube ich, oder so, immer mal sein sollte. So, das ist so ein Online-Titel mit anderen, ein Ego-Shooter mit Leuten, wo mir das Spielen Spaß macht. Und Overwatch hat für mich genau die Kurve bekommen. Ich habe da so am Anfang bin ich planlos total abgelost überall, habe überhaupt keinen Plan gehabt, was ich denn machen soll. Und das Spiel ist mir einfach Schritt für Schritt näher ans Herz gewachsen. Mit den einzelnen Helden und den Szenarien und einfach so vor mich hinspielen, obwohl es so ein Lootbox-Szenario ist eigentlich. Unglaublich, ist für mich so ein Overwatch ist so ein Go-To-Spiel. Ich habe jetzt einfach mal Bock, mal eine halbe Stunde zu zocken, spiele ich 3 Partien Overwatch, halt nur die nicht competitive, sondern die Geschichte. Spiel gerne auch Mystery Heroes, was so jeder kriegt einen gewürfelten Helden ist und nicht so viel geplant, was für mich das Spiel nochmal auf eine andere Situation runterbricht, die sehr, sehr dem eher casualigeren Gamer spielen nahe kommt, weil man halt irgendwie nicht genau sagen kann, welche Heldin oder Held man denn so kriegt, aber gleichzeitig dann halt mit allen so ein bisschen lernen muss zu spielen und ein bisschen besser wird und man bei anderen Leuten, bei anderen Sachen sieht, was da ist und finde ich, ist für mich interessanterweise echt einfach so groß gewachsen, dass ich das jetzt mal erwähnen muss. So. Ja. Da, dann, soweit ich das überblicke, haben wir dann auch über alles gesprochen, was gut war dieses Jahr. Nee, wir sind noch Indie. Ausgelassen. Okay. Und da habe ich Lust, also wir haben natürlich, während wir über Switch gesprochen haben, ganz viel über Indie gesprochen, aber es gibt ja auch noch anderes Indie. Ja. Wie gesagt, Disco Elysium kennt keiner von uns. Das soll ja ganz, ganz toll sein. Das soll super sein, ja. Deswegen erwähnt. Für mich der Runner-Up, auch komplett überraschend, war tatsächlich Eastshade, das Spiel, wo man Bilder malt, statt zu kämpfen. Trotz aller technischer Mängel ist es auch hängen geblieben und hat mir richtig Spaß gemacht, ganz komisch. Und ansonsten das Spiel, was glaube ich auch Dom da auf der Liste hat, und ganz ehrlich, ist es für mich nicht nur das Indie-Spiel des Jahres, sondern mit Abstand auch das Spiel des Jahres. Dom, ach so, ja. Die Genese zu dem Spiel, also ich meine, Outer Wilds, das ist auch wieder so, ich habe es nur gespielt, weil es Marcel erwähnt hat und ich habe ihn erst verflucht, wegen dem Intro, aber ja, Outer Wilds ist wirklich auch für mich der Renner. Und da muss ich ja nochmal den Herrn Pepper danken für seine Xbox, sonst hätte ich das nie gespielt, glaube ich. Oder jetzt halt erst. Vielleicht wäre das besser gewesen, weiß ich nicht. Vielleicht hätte Marcel ja auch gar nicht gespielt, wenn er nicht gewusst hätte, dass nach dem Anfang noch ein tolles Spiel ist. Jetzt wahrscheinlich weggepfeffert, ja, das stimmt schon. Könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn es dich auf dem falschen Fuß erwischt, weggepfeffert in dem Anfang, Kontext auch gut. Ja, sehr gut. Schön groß an der Stelle. Ja, Outer Wilds. Wir haben lang genug drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Ich habe gepfiffen das letzte Mal. Es wurde mir von einem Hörer erwähnt, dass ich es nicht pfeifen soll, weil beim Autofahren irritiert ist. Ja. Aber das wäre die Melodie. Und das sei natürlich gesagt, es war Absicht. Ich wollte euch trollen. Insofern. Das war mir schon klar, dass du uns trollen wolltest. Ja, dann haben wir tatsächlich über alles gesprochen, was gut war dieses Jahr. Und kommen jetzt zu dem Teil, wo wir darüber nörgeln, was denn schlechter war, als wir gehofft hatten, dass es wird. Und ich sehe da so einen Trend in unseren Disappointments. Aber fangen wir doch erstmal mit denen an, die wir nicht alle aufgeschrieben haben. Marcel. Es tut mir so leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich muss es sagen. Celeste Chapter 9. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Ich habe Anfang des Jahres sogar angefangen, wieder Celeste zu spielen, um zu trainieren. Und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis es kam. Und dann war das Chapter 9 einfach das Farewell-Chapter. Einfach zu schwierig und hat keinen Spaß gemacht. Und ich hätte mir einfach gewünscht, sie hätten es vielleicht in drei Teile aufgeteilt, A, B, C-Seite, so wie im Hauptspiel, und mir noch einen schönen Abschied bereitet und sowas. Einfach bloß ein kleiner Frustmoment. Ich bin ihnen jetzt nicht böse, aber halt schade, dass man dann so aus so einem tollen Spiel rausgeht. Mhm. Ja. Tja. Dann bei mir ein Titel, der für mich einfach ein Home Run sein sollte, nämlich Trials Rising. Und interessanterweise ist es für mich hauptsächlich deswegen ein Flop, weil ich mich nicht entscheiden konnte, auf welcher Plattform ich nicht spielen will. Also es ist so, ich hab mal gedacht, okay, eigentlich Trials für die Switch ist geil, dann kann man es einfach nochmal so rauspacken. Dann ist es bei der Switch aber irgendwie A, von der Polyanzahl her nicht so dolle, von der Grafik her, und lädt auch recht lange. Und B, viel schlimmer, die Schulterknöpfe von der Switch sind digital. Da ist kein, ja. Der Trigger ist nicht analog. Hm. Das Spiel ist mehr oder weniger kaputt, was das angeht. Man kann zwar Zeug nicht analog spielen, was halt auch die Trials für iOS-Geschichte gezeigt hat. Es geht auch, ganz okay. Aber wenn man die Alternative hätte, dass man eben jetzt auch noch den Analog-Trigger hat, dann geht es nicht. Okay. Geht also das auch nicht mit einem Pro-Controller? Nee. Huh. Nee. Aber der hat doch Analog. Ja, aber das Problem ist, dass auf der Switch die online und gegeneinander und so, und dann, wenn die Hälfte nicht mit Ding, geht nicht. Also, aber das ist auch so die Geschichte. Dieses Spiel ist ja Cross-Plattform, also überall draußen auf den Konsolen, aber die Konsolen untereinander können dann trotzdem nicht die Replays und die Gegner spielen, weil es überall ein bisschen anders funktioniert und ein anderes Online-System ist. Das ist die andere Geschichte. Dann wollte ich natürlich wieder meinen alten Challenge mit Dr. Pepper. Mit Herrn Pepper durchzocken und der hat dann aber keine Playstation, und dann habe ich es auf der Playstation aber schon gekauft gehabt, dann habe ich auf der Playstation noch ein bisschen gespielt, musste dann feststellen, dass es auf der Playstation mir viel zu lange lädt überall, das hat mich schon auch genervt, obwohl ich sogar eine Pro hatte, fand ich dann auch ein bisschen nervig. Also Trials hat ja den positiven Fall von, du spielst so eine Strecke immer und immer wieder und dann, da lädt es auch nicht. Das heißt, voll top. Aber so zwischen den Geschichten kann es durchaus viel laden. Da müsste ich jetzt vielleicht nochmal gucken, ob mir meine SSD da auch hilft. Und dann gab es eben so diesen Stunt, dass ich die Xbox geerbt habe, was mir dann eben zu Outer Wilds verholfen hat. Und da habe ich es dann auch nochmal gekauft und dann versucht zu spielen und eine Zeit lang gespielt auf der Xbox, und dann haben wir uns ein bisschen gebettelt und dann haben wir einfach den Faden ein bisschen verloren, weil es ist halt doch auch wieder nur ein Trials. Es ist eigentlich ein recht gutes Trials, so. Aber so das Ganze drumherum, so was wir dann noch dazu gebaut haben, auch, dass wir irgendwelche komischen Lootboxen mit Zeug bekommen und Events und Co. Also die haben wieder ein bisschen zu viel drumherum gemacht, was nicht so spaßig ist, aber eigentlich die Tracks sind ganz gut, und ich habe halt nicht mehr das Momentum hinbekommen, dass ich so dieses so, man braucht immer so ein oder zwei Gegenüber, mit denen man sich dann so um die einzelnen Strecken bettelt, und dann ist Trials göttlich. Aber so, das ist halt echt nach wie vor, das ist mir bei der Xbox, bei der 360 am besten geglückt. Und jetzt darüber hinaus war schon auch ganz nett, aber hat nicht mehr denselben Flash bekommen. Obwohl wirklich von der Physik her und von dem, wie die Streckendesign sind bei Trials Rising, ist gut. Also ich kann da gar nicht so viel sagen. Cross-Plattform hat mich überfordert. Wo spielen und wieso? Und dann, das hat dann auch keinen Spaß gemacht, weil wenn du zum dritten Mal nochmal so von vorne spielst mit diesem komischen Story-Element da dran, dass man irgendwie da mitspielt in diesen in der Tabelle und du nichts scheren kannst von den anderen, das war nervig dann auch, hat mich dann rausgekickt. So, deshalb. Mein Disappointment, mein persönliches auch, weil ich finde, die Spiele, also ich bin immer noch, also was ich vor diesem so einem Trials-Kurs sitzen kann, bis ich den perfekt durchgefahren habe, das ist einfach, das ist ein schönes Suchteln, so ein positives, so, aber ja. Es ist von der Lautstärke natürlich auch nichts für Kili nebendran, so zum einen, und auch zum Zugucken recht nervig für die anderen auch, also es ist irgendwie so, es passt jetzt, Trials passt nicht mehr in mein Leben. Ja. Dann bleibt uns noch ein Titel, über den wir Anfang der Sendung schon gesprochen haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich Enttäuschung sagen kann. Ich war ja vorgewarnt. Hm. Aber ein großer, großer Downer, dass Skylight Awaits tatsächlich so schlecht geworden ist, wie ich befürchtet hatte. Dass es ist ja leider als Spiel schon nicht so wahnsinnig gut, aber dann kommt noch die ganze Monetarisierung dazu, die es über die Klippe stößt, meines Erachtens. Super, super schade für eine Firma, die ein Spiel wie Journey gemacht hat. Mhm. Ja, aber das, ich glaube, für mich ist es besonders belastend, weil das für mich zum ersten Mal dieses Erlebnis war, was ihr sicher, die ihr schon lange in der Spieleszene rumgurkt, schon oft hattet, dass eine Firma was ganz Tolles gemacht hat und dann Nachfolgetitel schlecht war. Ja. Ich hatte halt immer so Glück, dass halt nach Limbo Inside kam und nach Papers, Please kam Return of the Obra Dinn und so weiter, so dass ich nie wirklich richtig auf die Füße getreten wurde. Du hattest bis jetzt immer aufs richtige Pferd gesetzt. Ja, und bei Skylight Awaits ist es das nicht, dass Apple das jetzt auch noch zum Spiel des Jahres macht, setzt das i-Tüpfelchen drauf, weil es für mich eine völlig falsche Botschaft auch ist. Ja, aber wo wir da schon bei Apple sind, können wir dann ja auch direkt zu dem zum Disappointment überleiten, das wir alle drei aufgeschrieben haben, nämlich Apple Arcade. Für mich ist das gar nicht konkret an einzelnen Titeln festzumachen, sondern ganz grundsätzlich einfach daran, wie dieses Apple Arcade, die Ökosystem App Store für Spiele verändert. Einerseits halt, was die Machbarkeit von Indie-Titeln angeht, ganz grundsätzlich. Und andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es der Qualität der einzelnen Titel nicht zuträglich ist. Ja, wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Ein Aspekt, den Dom noch aufgeworfen hatte, ist, es kann auch gut sein, dass Apple Arcade jetzt einfach dahin schlummert, wie viele andere Services von Apple, und jetzt gar kein Nachschub mehr kommt oder halt so tröpfchenweise, dass es nicht der Rede wert ist. Ja. Das wird jetzt, also wir sind jetzt an einem Knackpunkt, was den Service an sich angeht, und es wird sehr spannend, wie der jetzt überhaupt sich weiterentwickelt. Ja. Weil der November war jetzt nicht unbedingt sehr ergiebig. Ja. Oder der Dezember. Kam im Dezember überhaupt schon was raus? Weiß gar nicht. Ich glaube noch nicht. Gar nichts, oder? Also was ich interessant finde, um hier immer nicht einfach nur in dasselbe Horn zu pusten, wie die ganzen letzten Wochen. Ins Ocean-Horn. Also klar, ich bin von vielen Titeln enttäuscht, das kann man nachhören, und von der Qualität der Titel auch und von der Qualität der Cross-Plattform Implementierung, die von Apple gefordert wurde und von der Controller-Integration auch, die dann teilweise auch den falschen Controller anzeigt oder so. Also gerade wenn man MFI-Controller hat, gibt es teilweise auch ganz kaputte Spielsituationen. Das ist halt echt ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, was ich so richtig spannend finde, ist, dass so die, ich finde, die Originalbedenken, die man vor dem Dienst hatte, die sind nicht so zum Zuge gekommen, in meiner Meinung nach. Also ich glaube nicht, dass jetzt Apple Arcade wirklich den Markt so komplett kaputt gemacht hat. Also es hat leider ein paar Titel von dem Markt genommen, so Vollpreistitel, finde ich, die aber vielleicht sich dadurch ein bisschen für die Studios angenehmer finanziert haben. Aber mit der insgesamt durchwachsenen Qualität und diesem komischen Überangebot ist es für mich, glaube ich, eher so ein komisches Nebenzug geworden. Also es gibt's halt, man kann das machen. Ich würde es jetzt aber niemandem empfehlen, außer er oder sie wollen spezielle Titel wirklich unbedingt spielen, also genauso wie andersrum. Und wenn die halt in diesem einen Riesenbundle ist, wie in meinem Kopf ist es ein Riesenbundle, das man nur abonnieren kann, dann macht man das halt. Aber so empfehlen würde ich das jetzt nie. Also für mich ist es eigentlich noch mehr Opportunity für eigentliche Vollpreistitel dann nochmal nebendran, weil man hat jetzt zumindest so ein bisschen den Controller-Support, der ist insgesamt da, das kann man jetzt machen, das ist schön. Also man könnte jetzt auch, wenn man jetzt für 10 Dollar einen ordentlichen AAA-Titel rausbringen würde, zum Beispiel auf iOS, das könnte jetzt auf einmal klappen. Was vorher nicht so so überhaupt in den Sternen stand. Ich weiß nicht, ob ich diesen Optimismus so teile. Ich glaube, dass Apple Arcade halt so ein schleichender Tod vor allem für den Indie-Markt ist auf iOS, aber das wird sich zeigen, wer da die richtige Kristallkugel hat. Also ich glaube, das richtige Wort ist verwässern. Was jetzt gerade passiert ist, ist nicht das, was ich vorausgesehen habe, nämlich Apple Arcade ersetzt sozusagen den Rest vom Store und rettet auf seine paternalistische Weise die Bezahl-Apps, sondern es hat jetzt einfach noch eine, also im Grunde das, was Apple halt auch in vielen Produktlinien macht, wenn sie zu viele Produkte machen und du kennst dich nicht mehr aus. Und ich glaube, das ist jetzt genau mit Apple Arcade auch passiert, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt sozusagen der Ersatz oder das ist jetzt die neue Linie, sondern irgendwie ist es unklar. Also das Da Vinci, House of Da Vinci 2 ist jetzt auch als Paid-App erschienen. Also enttäuschungstechnisch finde ich auch nochmal so super interessant, dass er das Apple Arcade leider nicht den Apple TV gerettet hat, was spieletechnisch angeht, sondern für meine Begriffe ihn noch weiter über den Exodus geschoben hat, weil die Apple Arcade Spiele auf dem Apple TV zu spielen, ist teilweise so ein Krampf und blöd, weil die Steuerung nicht scheit funktioniert, weil das Ding nicht installiert, weil die Framerate nicht scheit. Das hätte ja noch passieren können. Also der Apple TV bleibt so irrelevant es je. So, das ist so ein bisschen schade. Also gefühlt ist wirklich so, Rider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Und das ist ein bisschen eine überlange Präsentation von Phil oder Tim, die sagen, okay, es sind noch mehr Apps im App Store, so, die sind noch mehr Millionen, also da, wo sie den Schuss auch nicht gehört haben, dass mehr nicht unbedingt besser ist, das ist halt eben noch eine breitere Geschichte, also da bin ich ganz nah bei Marcel. Und deshalb ist es, glaube ich, auch für diesen ganzen Markt sogar gar nicht so relevant. Also wenn du als Entwickler da hinkommst, dann nimm's mit, lass dich finanzieren, hoffentlich, das sind die Konditionen gut. Und ansonsten, wenn du was anderes machen willst, bist du genauso ausgeliefert dem komischen, ich kann vielleicht nicht genug Umsatz machen, Situation wie vorher auch. Ich glaube nicht, dass die schlechter geworden ist, so die Marktausgabe von den Spielern auf der Plattform. Naja, zwei Sachen, die du gesagt hast, Dom, würde ich jetzt noch präzisieren. Und zwar erstens für den Kunden, ich sehe das nicht so dunkel wie du, sondern da lohnt sich das halt punktuell. Ich muss als Kunde jetzt anders damit umgehen. Ich kann dieses, also im Grunde ist es, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dieses Sky-Abo-Ding. Jetzt gerade interessiert mich ein Spiel. Ich hole mir das für einen Monat, spiele dieses Spiel, kündige danach direkt wieder und spiele vielleicht noch zwei, drei andere, die ich so halb interessant fand. Insofern ist es eigentlich gar nicht so viel anders als früher, als ich die Spiele gekauft habe. Ich kann sie halt dann nur in dem Zeitfenster spielen. Und sorry, dass ich da reinkrete, aber das glaube ich halt so nicht, weil das geht halt so von einem idealen Markt aus und von einem informierten Kunden, ohne irgendwelche Friktion. Aber das Problem ist halt, also ich kenne das von mir selber und ich glaube, das geht vielen Leuten so, wenn sie ein Abo abschließen, dann läuft das halt weiter, so auch. Ich habe auch PlayStation Plus seit Ewigkeiten, obwohl da nichts kommt gerade, was mich interessiert. Einfach weil ich den Backkatalog spielen will und auch weil ich mir denke, das ist mir jetzt zu viel Stress, das zu kündigen und vielleicht kommt nächsten Monat ja was mich interessiert. Und insofern haben dann die Leute, wenn sie sich mal irgendwann dafür ein Spiel interessiert haben, dass sie da spielen wollten, halt dieses Abo und dann ist halt irgendwie die Frage, gebe ich nochmal mehr Geld aus für was anderes? Naja, aber da musst du natürlich aber auch, also wenn du dir wirklich ein Spielebudget setzen würdest, dann würdest du das auch anders sehen. Und wenn du dir keins setzt, dann ist das auch wieder egal, dann kaufst du das andere außerhalb Store-Spiel ja auch. Also da glaube ich ist so ein bisschen so diese, also ja, Apple wird da viele Leute abgreifen, die aus Trägheit nicht kündigen, genauso wie bei Music und bei allen anderen Diensten, wo sie da ein bisschen abzocken. Aber ich glaube nicht, dass die Leute, die nicht kündigen, diejenigen sind, die nicht, also entweder sie kaufen eh auch andere Geschichten oder sie hätten es eh auch nicht gekauft. Also ich glaube, die nehmen sich nichts. Das ist eher so nochmal von einem anderen Stück Kuchen wird da weggefrühstückt, kohletechnisch. Aber das ist, mag auch nur meine Einschätzung sein aus der eigenen Perspektive. Und die Apple-Plattform ist tatsächlich die, wo es am nutzerfreundlichsten ist, was zu kündigen. Also wenn ich das jetzt mit anderen Möglichkeiten, also bis auf Apple TV Plus. Es gibt ja graduelle Abstufungen, wie schlimm es ist, irgendwas zu kündigen, aber da gibt's ganz andere Kaliber. Also bei Apple ist es einfach ein Wischdingsfertig gekündigt. Der zweite Punkt war noch zu den Entwicklern. Wie gesagt, schaut euch mal die Spiele an, die jetzt erschienen sind in Apple Arcade. Ich glaube, es ist kein einziges dabei, was wahrgenommen wurde als Spiel. worüber wir vielleicht auch in 10 Jahren noch sprechen oder so. Ich weiß nicht, ja, aber ist das denn Apple Arcade liegt oder an den Spielen. Ich weiß es nicht. Ist das denn auf iOS anders? So, also um mal die ketzerische Frage zu stellen an der Stelle. Ja, es ist tatsächlich auch wenig erschienen, was irgendwie. Was war denn das letzte Spiel, was über iOS hinaus eine Welle geschlagen hat? Ich denke, da an der Stelle darf man jetzt nicht vergessen, Witcher, glaube ich, ist hier rausgekommen. Das war ganz nett, das Jahr. Das habe ich nur nicht gespielt. Der Schatten, den Apple Arcade so über den Markt gelegt hat, hat, glaube ich, da an der Stelle schon auch was bedeutet. So. Und ansonsten die Vollpreistitel, ja, wer die noch macht, wie die noch gemacht werden, ob sie sich lohnen können. Ich meine, das ja, bleibt halt, sie lohnen sich halt einfach ein bisschen weniger als vorher. So ist das. Ja. Ja. Also im Endeffekt, es muss halt wirklich deutlich ein Erfolg werden. So, sonst geht es nicht. Und ob man das wird, unklar. Aber wenn ich jetzt sowas wie Threes mir denke, so, wenn sowas jetzt nochmal rauskommen würde und so ein Suchtelding erzeugen würde, das wäre auch außerhalb Arcade dringend. Also das würde man ja nicht in Arcade haben wollen. Keiner der Beteiligten, oder? So ein Threes würde ich außerhalb publishen. Ja, ich denke, Apple hätte das schon gerne in Arcade. Ja gut, aber so die, also wenn jetzt Minimetro, ja, wenn es jetzt noch nicht Minimetro gegeben hätte, ich hätte doch an deren Stelle das außerhalb Apple Arcade gemacht und nicht innerhalb, weil es jetzt so ein Weiterwerbungstitel ist. Wirklich viel gezahlt. Also für viele war das halt keine Frage, weil das wird ja auch nicht so bleiben, oder? Klar, es wird dir weggekauft und dann ist es wie eine Firma verkaufen. Also was ist mir wichtiger, was die Firma tut oder das Geld? Ja, das ist immer so eine Abwägungsfrage. Schwierig. Ja. Auf alle Fälle trotzdem das ganze Ding irgendwie auch eine Enttäuschung. Also ist auch nicht so, der Weltuntergang ist auch nicht so groß, wie ich mir dachte. Selbst der Weltuntergang ist die Enttäuschung, ja. Aber ja, leider, es ist halt so ein, also ich denke, das wird ein bisschen so vor sich hin laufen jetzt einfach und existiert halt. Und entweder sie legen nochmal ordentlich nach und dann können wir über dieses Thema auch, werden wir auch wieder drüber sprechen. Oder es ist halt echt so, ja, da gibt es halt diese Menge an Titeln und wenn uns irgendein Gutes davon auffällt, vielleicht, weil wir jetzt aus journalistischen Gründen dieses Abo noch nicht kündigen, aber ich habe eigentlich Lust, es zu kündigen. Ich hatte so wenig Spaß mit den Titeln da drin, dass ich lieber so davor bewahrt werde. Ja, vielleicht ein Zeichen ist ja zum Beispiel App Unwrapper, die Seite, wo die Betreiberin gesagt hat, vorher, ich mache jetzt nur noch Apple Arcade und jetzt das schon nicht mehr macht, sondern auch wieder Bezahltitel ganz normal bespricht. Nun ja, nun denn, das neue Jahr wird da auch neue Perspektiven aufzeigen, schätze ich mal. Ich habe jetzt hier in der Agenda noch eine Retrospektive auf die ganze Dekade. Wie ausführlich wollen wir das machen? Es ist irgendwie schon sehr lang, gell? Ja, ja. Mhm. Und so langsam. Ich würde das noch auf nächste Woche schieben. Ich weiß nicht, im Dezember kommt ja eh auch spieletechnisch jetzt nicht mehr viel. Stimmt, ja. Dann lass uns doch die Retrospektive der Dekade auf nächste Woche verschieben. Und für diese Woche eigentlich schon fast den Sack zumachen, oder? Ja. Ja. Dann machen wir den Sack zu, nämlich ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn das heißt Fanboys. Bis dahin allerdings Servus und Baba. Servus. Is you. mistakes. Jack Nicholson.